Preist den Herrn. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Herzlich willkommen zum Herrlichkeits- und Wundergottesdienst heute Morgen. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns. Gott ist gut. Amen. Halleluja. Wir machen uns immer lockerer. Halleluja. Wie gesagt, fühlt euch frei. Einfach Corona-Regeln sind ja aufgehoben. Aber fühlt euch frei. Einfach mit Maske, ohne Maske, wie auch immer. Abstand, kein Abstand. Wir sind in alle Richtungen tolerant und offen. Halleluja. Wir machen so, wie es für euch richtig ist und wie ihr es wollt. Und so darfst du es machen. Also fühl dich da völlig frei. Wir haben heute Morgen die Möglichkeit für alle die russische Übersetzung brauchen, beziehungsweise ukrainisch-russisch Übersetzung brauchen. Es gibt oben in der Kabine ist Tatjana, die heute übersetzt auf ukrainisch-russisch. Also wenn du da eine Übersetzung brauchst, dann hol dir einfach am Welcome-Tisch den Kopfhörer und dann kannst du mithören, die Übersetzung in deine Sprache. Wer Englisch braucht, der muss sich einfach nur über den englischen Livestream reinschalten, kannst du mit deinem Handy machen. Englischer Livestream, nimmst du den Kopfhörer rein, dann kannst du Englisch mithören. Also diese beiden Sprachen werden übersetzt heute Morgen. Also nutz die Gelegenheit. Gut, wer ist heute alles zum allerersten Mal in einem unserer Gottesdienste hier? Streck mal deine Hand aus. Ja, okay, super, sind einige. Haltet mal eure Hand ausgestreckt, sodass die Ordner eure Hand sehen, weil sie wollen euch einfach ein kleines Geschenk weitergeben. Also haltet eure Hand so lange ausgestreckt, bis das Geschenk bei euch ist. Okay, ist noch jemand da, der es noch nicht hat? Dann halt einfach, da hinten sehe ich auch noch jemand. Da hinten im Jugendgottesdienstraum ist noch jemand. Da, genau, halt einfach deine Hand so lange ausgestreckt, bis die Ordner sehen, genau, ja, genau, okay, so, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, super, preist den Herrn. Wir hatten gestern schon eine gewaltige Zeit in den Heilungsräumen, viele, viele Leute sind gestern geheilt worden, gerade erzählte mir die Astrid, dass heute Morgen jemand auf sie zugekommen ist und gesagt hat, er hatte Probleme im Brust- und im Lendenwirbelbereich, konnte nicht richtig stehen oder nicht lang stehen und so weiter. Heute ist er hier in der Schlange gestanden und sagt, er hat keine Probleme mehr. Halleluja, das sind die direkten Auswirkungen. Ich habe hier eine ganze Liste von Zeugnissen, was gestern alles passiert ist. Zum Beispiel jemand mit einem offenen Leistenbruch, da ist die Leiste wieder in die richtige Position geflutscht. Halleluja, das ist ein richtig starkes, kreatives Wunder. Preist den Herrn, ja, gebt mir Jesus die Ehre. Bei jemand anders hat sich das Ganglion am Handgelenk fast vollständig aufgelöst, war kaum mehr wahrzunehmen. Das ist auch ein kreatives Wunder. Eine Frau hatte ihr Hörgerät vergessen und konnte deswegen die Heilungsdiener auch aus nächster Entfernung nicht verstehen. Daraufhin haben sie als allererstes für ihr Gehör gebetet und dann konnte sie selbst aus 4 Metern Abstand wieder gut hören. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Bei jemand anders war es so. Sie musste einer Person vergeben, was ihr relativ schwer gefallen ist, aber nachdem sie vergeben hatte, sind die Knieprobleme, die sie hatte, verschwunden und ihre 4 Zentimeter unterschiedlich langen Beine wurden einreguliert. Halleluja. Preist den Herrn. Bei jemand hatte wohl starken grauen Star und deswegen grüne Flecken im Gesichtsfeld, Schleier und außerdem Doppelsichtigkeit. Und alle 3 Sachen sind völlig verschwunden. Halleluja. Preist den Herrn. Bei jemand anders ist der komplette Rücken begradigt worden und schmerzfrei geworden. Viele andere Dinge, Hüfte wieder in die göttliche Ordnung. Bei einem Jungen, der kaum geredet hat, hat sich die Zunge gelöst und er redete dann wie ein Wasserfall nach dem Gebet. Halleluja. Also Gott ist gut. Amen. Preist den Herrn. Geben wir ihm die Ehre für sein Wirken. Ja, danke Jesus. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Danke. Jetzt komm, steh mal auf. Beginnen wir schon ihn zu preisen und zu loben. Weißt du, von ihm kommt unsere Hilfe. Ja, Psalm 121, Vers 1 heißt es, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Weißt du, bei all den Nöten und bei all den Problemen, die in dieser Welt sind, und wir sehen es ja momentan jeden Tag, du könntest weinen oder du musst manchmal weinen, wenn du siehst, was Menschen antun können und und was für furchtbare Dinge es in der Welt gibt. Aber ich sage dir, bei all dem ist so entscheidend, wir heben unsere Augen auf zu dem Herrn, weil von ihm kommt die Hilfe, von ihm kommt die Antwort auf all diese Probleme, auch in deinem persönlichen Leben, ob das Krankheitsangriffe sind, ob das andere Dinge sind in Finanzen oder in Beziehungen oder wo auch immer du Mangel hast, die Hilfe kommt von ihm. Deine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und Paulus hat die Kolosse ermahnt und er hat gesagt, hey, wenn ihr mit Christus auferweckt worden seid, dann sucht doch auch das, was droben ist. Nämlich nicht das, was auf der Erde ist, sondern das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Mit anderen Worten, richtet euren Blick auf ihn, denn von dort kommt die Antwort und von dort kommt die Hilfe. Amen. Und das wollen wir heute Morgen tun, wenn wir jetzt einfach, ja, geben wir ihm die Ehre. Was wollen wir tun, wenn wir ihn jetzt loben und preisen? Wir wollen unseren Blick voll auf ihn richten und wir wollen sagen, Herr, wirke du in unserem Leben. Heute ist Wundergottesdienst und wir erwarten, dass seine Wunderkraft mächtig wirkt. Es war gestern schon so ein starker Auftakt, aber heute wird es noch stärker werden. Also erwartet es, aber richte deinen Blick einfach voll und ganz auf ihn. Schau auf ihn. Von ihm kommt deine Hilfe. Schau auf das, was droben ist. Er ist der Wunderwirker. Amen. Okay, Moni startet und dann preisen wir gemeinsam den Herrn zusammen und ihr steigt einfach mit ein in Jesu Namen. Genau, und ihr dürft nach vorne kommen. Ja, ihr seid herzlich eingeladen, nach vorne zu kommen. Ja, es bürgert sich schon wieder ein. Halleluja. Preist den Herrn. There's a sound of revival in the air. Creation is groaning. Creation is groaning. Creation is groaning. For the signs to be revealed. For the signs to be revealed. There's a sound of revival in the air. There's a sound of revival in the air. There's a sound of revival in the air. There's a sound of revival in the air. Creation is groaning. Creation's groaning. Creation is groaning. For the signs to be revealed. For the signs to be revealed. We bring heaven to the earth. Delay by walking. We bring heaven to the earth. By the sound of your name, by the sound of your name, by the sound of your name, by the sound of your name. Jesus Christ, praise and one. Jesus Christ, glory. Shout it out. besiegt. Der Tod ist besiegt, denn du hast vollbracht. Du bist der Sieger. Macht dich frei, komm zu. zu Jesus. Er wartet schon auf dich. Komm heim ins Vaterhaus. Komm heim ins Vaterhaus. Seine Gnade hat den Tisch gedeckt für dich und mich. Seine Liebe lädt dich ein. Komm, es mit mir. Ja, es mit mir. Seine Gnade hat den Tisch gedeckt. Seine Liebe lädt dich ein. Komm, es wird mehr. Ja, es wird mehr. Komm zu Jesus. Er ist alles, was du brauchst. Komm zu Jesus, oh komm. Seine Liebe macht dich frei. Komm zu Jesus. Er wartet schon auf dich. Komm heim ins Vaterhaus. Komm heim ins Vaterhaus. Komm heim ins Vaterhaus. Ins Vaterhaus. Ins Vaterhaus. Komm heim ins Vaterhaus. Er wartet schon auf dich. Er ist die Liebe. Er ist die Liebe. Tauch ein in seine Liebe. Du bist die Liebe, Vater. Du bist die Liebe, Vater. Du bist die Liebe. Wir lieben dich. Du bist hoch erhoben. Du bist hoch erhoben. Du bist hoch erhoben. Alle Ehre dir. Alle Ehre dir. Alle Ehre dir. Alle Ehre dir. Alle Ehre dir. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la. Come va re re re re da. Sin avere re re da. Sin ora re re re da. Li mare na me se ne mara. Socorro mare vara. Si caro mare vara. Le mare na me. Was du brauchst, komm zu Jesus, oh Gott. Seine Liebe macht dich frei, komm zu Jesus. Er wartet schon auf dich, komm heim ins Vaterhaus, komm heim ins Vaterhaus. Da ist ein Leben voller Fülle vorbereitet für dich, dass deine Künste und Träume weit übertreffen. Da ist ein Leben Güten, Träume weit übertreffen. was du brauchst, komm zu Jesus. Oh, komm, erwarte schon die Freiheit. Komm zu Jesus. Erwarte schon auf dich. Komm heim ins Vaterhaus. Komm heim ins Vaterhaus. Komm heim ins Vaterhaus. Komm heim ins Vaterhaus. Komm heim ins Vaterhaus. Komm heim ins Vaterhaus. Er ruft dich heute. Bist, ein Platz, wo du zu Hause bist, ein Platz, wo voller Friede ist, für dich, vorbereitet für dich, aus lauter Liebe, aus lauter Liebe, aus lauter Liebe, vorbereitet für dich. Oh, danke, Herr, dass du für jeden hier und für jeden auf dieser ganzen Welt einen Platz vorbereitet hast in deinem Vaterhaus, wo wir sicher sind, wo Friede ist, wo Freude ist, wo Schutz ist, wo Liebe ist. Danke, Herr. Und wo uns niemand mehr rauskriegt. Halleluja. Niemand bekommt uns aus dem Vaterhaus. Niemand bekommt dich mehr aus dem Vaterhaus. Du hast deinen Platz eingenommen. Niemand bekommt dich mehr von ihm weg. Halleluja. Halleluja. unserem Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden bei uns, wie im Himmel, so auf Erden auch. Vater, unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Wir sagen Halleluja, gelobt bist du, gelobt ist unser Gott, Halleluja, der einzige Gott im Himmel und auf der Erde und im ganzen Universum. Woohoo! dich heute Morgen. Wir rühmen dich. Wir jubeln dir zu. Unserem Herrn, unserem König, unserem Gott. Der uns rausgerissen hat aus der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Danke, Jesus. Wir preisen dich. Der große ich bin, verzehre des Feuers. Am Kreuz hast du mich gesund für mich vollbracht. Am Kreuz hast du mich gesund gemacht. Du hast mich gesund gemacht. Du hast mich gesund gemacht. Du hast mich gesund gemacht. Oh, für immer gesund gemacht. Du hast mich gesund gemacht. Du hast mich gesund gemacht. Du hast mich gesund gemacht. Immer wieder gehört. Ich habe auch das Gefühl, dass er uns alle auch meint. Und dann habe ich ihn schließlich gefragt, ja, was meinst du? Also wie können wir höher gehen? Und dann meinte Jesus so, schau auf mich und nimm mich beim Wort. Und dann hat er noch so gesagt, Jesus, meine Worte sind Geist und Leben. Das heißt, versuch die Worte, die du auch heute hier hörst, die auch gesprochen, gepredigt werden, versuch sie nicht mit deinem Verstand zu begreifen, sondern glaube ihnen einfach. Und eben als wir gesungen haben, durch seine Wunden sind wir geheilt, da meinte Jesus so, glaubst du das? Und auch an uns, also glauben wir das, was wir da gerade gesungen haben? Durch seine Wunden sind wir geheilt, glauben wir das? Ja? Oder kommt immer aber, glauben wir das? Glauben wir das? Und er fordert uns auf, glaubt das, was ich sage. Glaubt meinem Wort, glaubt mir. Und er ermutigt uns auch darin zu stehen, ja, in diesem, zu seinem Wort zu stehen, ja. Einfach bleib da dran, glaub einfach ihm, glaub daran. Und du wirst sehen, sein Wort wird sich immer als wahr bewahrheiten, ja. Er ist treu und sein Wort ist auch treu, ja? Er steht, Gott steht zu seinem Wort, ja? Also, glaub ihm. Ja, wir glauben dir. Du hast den Tod besiegt, mich frei gemacht, jede Kette ist zerbrochen. In deiner Herrlichkeit. Du hast den Tod besiegt.

sing zu ihm. Kraft ist hier heute Morgen. Die hier ist. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, weißt du, wir besingen den, der durch all dieses unsägliche Leiden hindurchgegangen ist. Der sich von einem seiner engsten Freunde hat verraten lassen. Der Blut geschwitzt hat vor Angst im Garten Gethsemane. Der gefangen genommen wurde, unschuldig gefangen gesetzt wurde, gefoltert wurde. Geiselstricke rissen ihm die Striemen in seinen Rücken. Wir singen seinem Namen, weil er durch all das durchgegangen ist. Weil er sich ans Kreuz hat nageln lassen, durch die Hände, durch die Beine hat nageln lassen. Eine Dornenkrone, die ihm ins Fleisch des Kopfes gedrückt hat. Wir singen ihm, der geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen, als er vom Vater getrennt wurde und alle Schuld und Sünde auf ihn gelegt wurde. Wir singen den Namen dessen, der vollständig entstellt war, nicht wie ein Mensch mehr ausgesehen hat. Und der all das auf sich genommen hat, damit wir den Weg zum Leben finden können. Ihn hat der Vater auferweckt aus den Toten am dritten Tag. Ihn hat er bestätigt. Ihn hat er beglaubigt als den Herrn aller Herren. Ihn hat er beglaubigt als den Sohn Gottes. Ihn hat er beglaubigt als den Sohn der Herrlichkeit, den Erstgeborenen unter vielen Brüdern. Und wir singen seinem Namen, weil durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Durch seine Gebundenheit ist uns Freiheit geworden. Durch seinen Tod ist uns Leben geworden. Durch seine Trennung von Gott haben wir die Herrlichkeit Gottes bekommen. Halleluja! Ihm singen wir. Komm, gib ihm die Ehre, gib Jesus die Ehre. Oh, Jesus! Oh, Jesus! zu Jesus gesungen haben vorher. Dann habe ich auf Jesus geschaut und dann habe ich gesehen, wie Jesus am Kreuz hing. Und dann hat er mich angeschaut und hat seine Augen aufgemacht. Und die Augen waren voller Feuerflamme. Und das Feuer, es war so verzehrend, so gewaltig tief. Und dann hat sich das Bild geöffnet weiter. Und dann ist dieses Feuer durch dieses Kreuz durchgeschossen nach unten. Und dann hat das ganze Kreuz gebrannt. Und es ist weiter tiefer gegangen und der ganze Berg Golgotha hat gebrannt. Und von diesem Berg ist es ausgegangen. In solchen Feueradern. Rausgegangen aus ganz Jerusalem, Halleluja. Über ganz Israel. Und es ist rausgegangen. Und ich habe gefragt, Gott, was ist? Und es ist weitergegangen. Und er sagt, ja, ich komme mit meinem Feuer. Amen. Ich komme mehr und mehr Amen. Mit meinem Feuer und Amen. Meiner Herrlichkeit. Amen, Amen, Amen. Halleluja. Komm, streck dich mal aus. Streck dich einfach mal aus. Das ist das Feuer Gottes. Lass uns einfach nochmal diesen Namen Jesus singen und lass uns es wirklich mit diesem Blick zum Kreuz hin tun. Und ich glaube, dass gerade jetzt das Feuer, wie der Tom es gesehen hat, dieses Feuer jetzt durch die Adern von jedem Einzelnen von uns durchfließt. Wirklich, er uns neu. Er sagt, er ist der Täufer mit Heiligen Geist und mit Feuer. Heute Morgen möchte er dich mit Feuer taufen. Halleluja. Lass uns einfach nochmal diesen Namen singen. Oh. Halleluja, komm du mal hier nach vorne, bring sie mal nach vorne. Oh ja, ja. Oh, das ist Feuer Gottes, das gerade jetzt durch dich durchgeht in Jesu Namen. Dich befähigt, durch dieses Feuer der Evangelisation, dieses Feuer der Prophetie, dieses Feuer der Erkenntnis in Jesu Namen. Jetzt dieses Feuer der Liebe zu den Menschen, es geht durch dich durch, gerade jetzt. Feuer, Jesus. Sein Feuer ist hier. Vorne. Ich sehe das Feuer Gottes, das auf euch kommt. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Feuer. Oh, danke, Jesus, für dein Feuer. Feuer, Feuer, Feuer Gottes. Feuer, Feuer. In Jesu Namen. Jesus. Jesus. Gib weiter, was du gesehen hast. Gib weiter, was du gesehen hast. Deutlich gehört, dass der Herr gesagt hat, ich bin Baal Perazim, ich bin der Durchbrecher, ich bin der, der durchbricht. Und ich glaube, dass Gott wirklich heute kommt und dass er heute den Durchbruch schafft. Egal was es ist, mit dem du gekommen bist, egal was die Not deines Lebens ist, heute wird der Herr den Durchbruch schaffen in deinem Leben. Egal ob es Krankheit ist, ob es irgendeine andere Not ist, heute kommt Gott als der Durchbrecher in dein Leben. Heute gebe ich dir den Durchbruch. Halleluja. Vertrau mir, glaube mir. mir. Ich bin der Durchbrecher. Kein Ding ist mir unmöglich. Kein Ding ist zu groß für mich. Oh, Shikaramando, Shikaramando, Robo, Shikaramando. Halleluja, Halleluja. Und ich sehe einfach Menschen, die mit Ängsten geknechtet waren, wo teilweise nachts nicht schlafen konnten. Ja, du hast dich gewälzt im Bett vor Angst. Ja, es kann sein, es gibt verschiedene Ängste, die Gott mir gezeigt hat. Zum einen zum Beispiel die Angst vor Krieg, ja, die dich nachts nicht schlafen lässt. Oder die Angst vor Gewalt in, oder Missbrauch in deiner Familie, die dich nachts nicht schlafen lässt. Oder die Angst vor einer bestimmten Krankheit. Oder die Angst vor einer bestimmten Situation im Arbeitsplatz, die Angst vor Mobbing, die Angst vor einem bestimmten Konflikt. Bei manchen ist es Prüfungsangst oder Angst vor Menschen zu stehen, Angst vor Menschen zu sprechen, Angst vor dem Vorstellungsgespräch. Es sind unterschiedliche Ängste, aber ich sehe einfach, wie das Feuer Gottes gerade jetzt alle diese Ängste verzehrt. Streck einfach deine Hand aus, wenn du mit Ängsten zu tun hattest, wenn du vielleicht da nachts nicht schlafen konntest und da war diese Angst. Wir sagen jetzt in dem Namen Jesu Christi, durch die Kraft des Heiligen Geistes, streck dich aus, streck dich aus, streck dich aus, streck dich aus, streck dich aus. Oh, da ist jetzt Durchbruch. Oh, da ist jetzt Durchbruch. Streck dich ganz aus, streck dich weit aus. Halleluja, Halleluja, da ist jetzt Durchbruch. Oh, da ist jetzt Durchbruch. Da ist jetzt Durchbruch. Oh, da ist jetzt Durchbruch. Da ist jetzt Durchbruch. Halleluja. Oh, Feuer Gottes. Feuer Gottes. Feuer Gottes. Oh, da ist jetzt Durchbruch. Feuer Gottes. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Oh, Feuer Gottes. Feuer Gottes. Oh, Feuer Gottes. Feuer Gottes. Halleluja. Feuer Gottes. Feuer Gottes. Streck dich einfach aus. Streck dich aus nach ihm. Halleluja. Da ist das Feuer Gottes. Da ist das Feuer Gottes. Da ist das Feuer Gottes. Halleluja. Die Dame hier im Blond, stell dich mal gerade hier in die Mitte. Da ist das Feuer Gottes, das kommt. Genau, stell dich mal gerade hier in die Mitte. Halleluja. Danke, Jesus. Streck einfach deine Hände aus. Halleluja. Danke, Vater, für dein heilendes Feuer, Herr. Danke, Jesus, Herr, für deine heilende Kraft, Herr. In dem Namen Jesus, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du jede Angst, Herr. Danke, Herr, dass du jedes Trauma aus ihrer Seele jetzt wegnimmst, Herr, durch das Feuer des Heiligen Geistes. In dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Freiheit. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Das ist das Feuer Gottes. Halleluja. Das ist das Feuer Gottes. Es ist das Feuer Gottes. Stell dich mal da in die Mitte. Halleluja. Das ist das Feuer Gottes. Oh, da ist dieses Feuer Gottes. Oh, da ist dieses Feuer Gottes. Oh, da ist dieses Feuer Gottes. Halleluja. Streck dich einfach aus. Jesus setzt dich frei. Ich sage, jeder Geist der Schlaflosigkeit. Wer hat unter Schlaflosigkeit gelitten? Streck einfach mal deine Hände aus. Oh, das sind einige. Halleluja. In Jesu Namen. Nicht mehr wieder. Nicht mehr wieder. Frei und los in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Dieser Geist kommt jetzt raus in Jesu Namen. Jetzt raus in Jesu Namen. Oh, jetzt raus in Jesu Namen. Raus in Jesu. Lass los. Lass ihn los. Lass ihn los in Jesu Namen. Jetzt raus in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Streck dich einfach aus. Da ist der Geist der Befreiung. Da ist der Geist der Durchbrecher. Die Randa hat es gerade gesagt, dass der Geist der durchbricht. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Feuer. Ja, ich sehe Feuer, wie es wirklich von deinem Scheitel runtergeht, über deinen Rücken und in die Beine und bis zu den Fußsohlen in Jesu Namen. Und der Heilige Geist setzt dich in Brand in Jesu Namen. Oh, seine vollkommene Liebe vertreibt jede Furcht und setzt das Feuer Gottes frei in dir. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja. Oh, Jesus, Halleluja. Streck dich aus, da ist Freisetzung für dich, auch über Livestream. Da ist Freisetzung für jeden, auch der zuschaut. Da ist heute Morgen das Feuer Gottes. Schreib mir einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.de, wenn du feststellst, dass diese Angst dich verlassen hat, dass diese Schlaflosigkeit dich verlassen hat. In Jesu Namen, sein Feuer. Streck ihn nochmal aus, ich bete nochmal für alle. Vater, im Namen Jesus, Feuer Gottes, fall! Jetzt. Jetzt, auf jeden Einzelnen, jetzt. Ja, empfang's, empfang's, empfang's. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich zähle bis drei, dann empfängst du. Eins, zwei, drei. Feuer! Jede Angst wird rausgebrannt. Jeder Quälgeist wird rausgebrannt. Jede Schlaflosigkeit wird rausgebrannt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Gerade jetzt, gerade jetzt, gerade jetzt. Halleluja, Halleluja. Freiheit! Huch, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und ich habe noch etwas gesehen, was der Heilige Geist tut heute Morgen. Und zwar, er ist auch der Heiler von Beziehungen. Und ich habe gesehen, wirklich Beziehungen, die zerbrochen waren, Beziehungen, die zerrissen waren, Schmerzen in Seelen aufgrund von zerstörten Beziehungen, wo du denkst, oh, wie soll ich da jemals wieder davon heil werden? Wie soll ich jemals wieder gesund empfinden? Wie soll ich jemals wieder mich irgendwie in einer Familie wohlfühlen oder zu Hause fühlen, einfach wo Dinge einfach passiert sind in Beziehungen, wo Schmerzen, wo Traumata passiert sind, Missbrauch, verbal oder auch körperlich oder wie auch immer, oder Streit war oder Trennung war oder Scheidung war oder Hass war. Ja, das Wort sagt auch, er kehrt die Herzen der Väter zu den Söhnen und der Söhne zu den Vätern. Da, wo zwischen den Generationen dieser Konflikt war. Und er ist der Heiler, er stellt Beziehungen wieder her. Halleluja. Wen betrifft es? Wer braucht da Heilung oder Befreiung? Halleluja. Danke, Jesus. Pass mal auf. Halleluja. Wir machen es jetzt einfach mal so. Ihr dürft einfach mal hier ein bisschen mehr nach vorne kommen, die das betrifft. Halleluja. Weil der Heilige Geist möchte euch ganz besonders dienen. Er möchte heute Morgen wirklich mit seiner Heilung in solche Strukturen hineinwirken, in Strukturen der Seele. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein heilende Liebe, Herr, die heute Morgen hier ist, Herr. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Oh, danke für deine heilende Kraft, Herr. Danke, Heiliger Geist. Ja, ich sehe jetzt, wie wirklich dieses Balsamöl von Gilead, dieses heilende Balsamöl fließt. Oh, es fließt durch dich durch. Es stellt wieder her in Jesu Namen. Jesus ist gestorben für jede Trennung vom Vater, was die allererste Beziehung ist, und damit auch für alles, was Menschen voneinander trennt. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Und ich setze jetzt Heilung frei. Oh, ich setze Heilung frei. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Ich setze Heilung frei, Herr. Ich setze Heilung frei, Herr. In Jesu Namen, Herr. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Oh, danke. Danke, Jesus. Danke für deine Liebe, Herr. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Können auch andere vom pastoralen Team einfach auch mit Hände auflegen, bitte einfach. Halleluja. Dass einfach all diesen Menschen dienen, wirklich mit dieser Liebe Gottes. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Herr, für Wiederherstellung im Raum der Herrlichkeit, Wiederherstellung im Raum des Geistes, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du Beziehungen wieder auf eine gute Grundlage stellst, Herr. Ja, die Herzen der Väter zu den Söhnen und der Söhne zu den Vätern, der Töchter zu den Müttern, der Mütter zu den Töchtern, in dem Namen Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Oh, tu dein Werk, Heiliger Geist, tief, tief in den Seelen. Tu dein Werk. Tu dein Werk. Tu dein Werk. Tu dein Werk in jedem Einzelnen, Herr. Tu dein Werk der Wiederherstellung, gerade jetzt. Tu dein Werk. Oh, tu dein Werk der Heilung. Tu dein Werk der Heilung, gerade jetzt, Herr. Tu dein Werk der Heilung, gerade jetzt, in Jesu Namen, Herr. Oh, Jesus, Jesus, tu dein Werk, Heiliger Geist. Tu dein Werk, Heiliger Geist. Oh, tu dein Werk, Heiliger Geist. Tu dein Werk, Heiliger Geist, in Jesu Namen, Herr. In Jesu Namen, Herr, in Jesu Namen, Herr. Danke, Vater, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Herr, dass du all diese Wunden aus den Seelen herausnimmst, Herr, in Jesu Namen. Danke, Herr, dass du auch kommst mit Vergebung, Herr. Danke, Herr. Es ist wichtig, einfach, dass auch du selber wirklich die Entscheidung triffst, zu vergeben, loszulassen, auch um Vergebung zu bitten, wo du Fehler gemacht hast, wo du gesündigt hast, auch an deinen Mitmenschen, auch vielleicht auch in der Familie. Das sind meistens sind es zwei Seiten. Aber dass du einfach Jesus für deinen Teil auch um Vergebung bittest, weil dann kann die Heilung fließen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke für deine heilende Kraft jetzt, Herr. Danke für deine heilende Kraft jetzt. Danke für deine heilende Kraft jetzt, Jesus. Danke für deine heilende Kraft jetzt, Jesus. Oh, wir danken dir, Herr. Oh, danke, Heiliger Geist. Vater, du bist ein Familiengott, Herr. Und du möchtest wiederhergestellte Familien. Du möchtest gesunde Familien, Herr. Oh, ja, du hast Scheidung, Herr. Und du möchtest Wiederherstellung, Herr. Danke, Jesus, für deine Liebe, Herr. Danke, Jesus, für deine Liebe, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Jesus. Wir preisen dich, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke für Wiederherstellung, Herr. In Jesu Namen jetzt. Danke, Heiliger Geist. Touch. Halleluja. Ich habe den Eindruck, Gott sagt wirklich, ich stelle dein Vertrauen wieder her. Du dachtest, du kannst niemals wieder jemandem vertrauen. Aber er sagt heute Morgen, du wirst wieder vertrauen können. Ich stelle dein Vertrauen wieder her. Alle, die über Livestream zuschauen, da ist eine heilende Kraft, die gerade jetzt auch in dein Wohnzimmer fließt, die gerade jetzt in den Raum fließt, in dem du bist. Da sind Beziehungen um dich herum, die angeknackst waren oder die zerbrochen waren, aber das heilende Salböl von Jesus, das Salböl seiner Herrlichkeit fließt jetzt über deine Seele, stellt wieder her, bringt Vergebung, setzt Vergebung frei in Jesu Namen, setzt Prozesse in Gang in dir, die zur Wiederherstellung führen, auch deiner Beziehungsfähigkeit, die zur Wiederherstellung deiner Familie führen, in dem Namen Jesus, in dem Namen Jesus. Halleluja. Im Namen Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Oh, Halleluja. Wir sagen jetzt auch in dem Namen Jesus, jedes Joch von Bedrückung, wo Bedrückung war, einfach auch durch Beziehungskonflikte bedingt oder durch Ängste oder durch Dinge einfach, die du erlebt hast oder die du gesehen hast, wo es wie so ein Joch auf dir lag. In dem Namen von Jesus, das sagen wir jetzt, diese Bedrückung hebt sich. Jetzt hebt sich das. Oh, in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und weißt du, das beste Mittel gegen Bedrückung ist die Freude am Herrn. Halleluja. Oh, Jesus. Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Amen. Halleluja. Halleluja. Die Freude am Herrn ist deine Stärke. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Er möchte dich füllen. Er möchte dich füllen mit seiner Freude. Er möchte dich füllen. Willst du gefüllt werden mit seiner Freude? Bist du sicher? Dann steh mal auf. Halleluja. Es kann sein, dass es heftig wird. Oh, touch her. Fill her, Lord. Oh, Jesus. Halleluja. Willst du auch gefüllt werden mit seiner Freude? Ja, gern. Darf es auch ein bisschen mehr sein? Oh, füll sie, Heiliger Geist. Halleluja. Du willst auch gefüllt werden. Amen. Ich sehe, wie, wenn du dich darauf einlässt, wie jetzt gleich diese Freude so tief geht, dass sie sogar etwas tief in deiner Seele löst, was da seit Jahrzehnten drin ist. Aber es wird sich jetzt lösen, wenn du es einfach reinlässt, wenn du diese Freude Gottes reinlässt, dann wirst du merken, da wird etwas passieren gleich. Die Freude kommt von oben, aber sie geht in die Tiefe hinein, in deine Seele. In Jesu Namen. Bist du bereit? Halleluja. Füll sie mit der Freude am Herrn, in Jesu Namen. More, more, ja, lass los und lass dich füllen. Halleluja. More, Jesus. Shaka, du auch, komm. Halleluja. Oh, Jesus. Oh, Jesus. More, Lord. Touch him, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. More. Halleluja. Halleluja. Noch eine Dosis. Die Freude am Herrn ist die sicherste Gegenkraft gegen Bedrückung. Wie ist es bei euch da hinten irgendwie? Ihr sitzt so still hier in der Gegend rum. Ist bei euch auch die Freude angekommen? Ist bei euch auch die Freude angekommen? Halleluja. Wollt ihr noch ein bisschen mehr? Komm, komm, steht mal auf die ganze Reihe. Komm, steht mal auf die ganze Reihe. Halleluja. Einfach da, bleibt einfach da in Richtung dem Stuhl, weil wer weiß, was passiert. Halleluja. Weil da ist die Technik, ich bin da ein bisschen vorsichtig. Halleluja. In Jesu Namen, Freude. Oh, Freude. Freude. Jesus. Touch. Oh, Jesus. Halleluja. Wer ist bereit für die Freude am Herrn? Ja, du. Freu mich alle Zeit in dir. Füll sie, Heiliger Geist. Ja, oh, Jesus. Füll ihn, Heiliger Geist. Oh, Jesus. Oh, come on. Oh, joy of the Lord. Yeah. Oh, Jesus. Smaller. In der Tiefe jetzt. Freigesetzt. In Jesu Namen. Yes, Lord. Halleluja. Halleluja. Wie ist mit euch hier ganz hinten? Seid ihr auch offen für die Freude oder seid ihr Zuschauer? Komm, streckt mal eure Hände aus, wenn ihr frei seid, wenn ihr offen seid für die Freude am Herrn. Halleluja. Oh, füll sie, Heiliger Geist. Streck deine Hände aus. Füll sie, Heiliger Geist. Oh, Jesus. More, Lord. More, Lord. Lass einfach zu. Lass einfach zu. In Jesu Namen. Oh ja, hier kann auch noch ein bisschen mehr rein. Oh, Jesus. Bei dir auch? In ein Königreich der Welt. Ja, ich freu mich alle Zeit in dir. Come on, let's sing. Oh ja, ich freu mich alle Zeit in dir. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Freu mich alle Zeit in dir. Oh, ich freu mich in dir. Ich freu mich in dir. Oh, yes, Lord. Touch your Lord. Halleluja. Oh, freu mich alle Zeit in dir. Ja, ich freu mich alle Zeit in dir. Oh, ich freu mich in dir. Ich freu mich in dir. Ich freu mich in dir. Ich schwimme im Lebensstrom. Ja, ich schwimme im Lebensstrom. Ja, ich schwimme im Lebensstrom. Ich schwimme mit dir. Oh, schwimmst du schon? Oder stehst du noch am Ufer? Du schenkst mich jeden Tag. Hast mich alles Königreich gemacht. So gut. Oh, ihr hier, Rolf und Ursula, ihr braucht da ein bisschen Freude. Kommt mal hier in die Mitte. Halleluja. In Jesu Namen. Freude für die Schweiz. Oh, Jesus. Oh, voilà. Jesus. More, Lord. More, Lord. Du bist so gut zu mir. More, Lord. Du bist so gut zu mir. More, Lord. Du bist so gut zu mir. More, Lord. Du bist so gut zu mir. Oh, du bist so gut zu mir. Oh, du bist so gut zu mir. Oh, du bist so gut zu mir. Oh, du bist so gut zu mir. Oh, du bist so gut zu mir. Oh, du bist so gut zu mir. Oh, du bist so gut zu mir. Oh, du bist so gut zu mir. Oh, du bist so gut zu mir. Oh, du bist so gut zu mir. Oh, du bist so gut zu mir. Oh, du bist so gut zu mir. Oh, du bist so gut zu mir. Oh, du bist so gut zu mir. Oh, du bist so gut zu mir. Oh, du bist so gut zu mir. Oh, du bist so gut zu mir. Oh, du bist so gut zu mir. Oh, du bist so gut zu mir. Oh, du bist so gut zu mir. Oh, du bist so gut zu mir. Oh, du bist so gut zu m Jesus. Oh, oh, oh, oh. Du bist so gut zu mir. Oh, was ein fröhliches Herz dient der Gesundung. Du empfängst sehr viel leichter von Gott, wenn du in der Freude am Herrn bist. Du empfängst sehr viel leichter in dieser Freiheit. Du empfängst nicht so gut verkrampft, sondern empfängst leicht in der Freiheit. Amen. Oh, oh, oh. Ja. Jesus. Ich freue mich den ganzen Tag. Ich freue mich den ganzen Tag. Ich freue mich den ganzen Tag. Ich freue mich den ganzen Tag. Ich freue mich. Oh, wer freut sich mit uns im Herrn? Ich freue mich den ganzen Tag. Ich freue mich den ganzen Tag. Oh. Und in der Nacht auch, genau. Die ganze Nacht. Dann kannst du nämlich gut schlafen. Ich freue mich die ganze Nacht. Schlafapnoe. Beim Schlafen. Schlafapnoe. Wer hat damit zu tun? Meld dich einfach mal kurz. Schlafapnoe. Nachts im Schlaf. Komm einfach hier nach vorne. Gott heilt dich gerade jetzt. Wir freuen uns weiter im Herrn. Aber Gott setzt dich gerade jetzt frei. In Jesu Namen. Komm hierher. Oh, danke, Jesus. Freiheit. Freiheit. Schlafapnoe, nur Schlafapnoe. Schlafapnoe, in Jesu Namen. Weich jetzt von dir. Weich jetzt von dir. In Jesu Namen. Weich jetzt von dir. Oh, es weicht jetzt von dir. Keine Angst. Schau mich mal an. Ich sage jetzt im Namen Jesus, jeder Geist der Furcht, ja genau, der kommt jetzt raus. Ja, der kommt jetzt raus. In Jesu Namen, der verlässt dich jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen, komm raus und quäl sie nicht mehr länger. In Jesu Namen, jetzt. Frei, in Jesu Namen. Jesus. Oh, Jesus. Halleluja. Oh, Jesus. Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Herr, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Komm, geben wir mal Jesus die Ehre. Halleluja. Oh. Deine Kraft, Herr. Danke für deinen Geist, Herr. Danke für die Durchbrecherkraft der Freude. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, die Freude am Herrn ist deine Stärke. Amen. Und sie lässt dich durchbrechen. Sie lässt dich durchbrechen. Durch jedes Trauma, durch jeden Schmerz, durch jede Angst. Durch jede Bedrückung, sie lässt dich durchbrechen. Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Amen. Halleluja. Ihr Lieben, wie viele von euch sind bereit, heute Morgen in ihr Wunder hineinzulaufen? Amen. Einige wichtige Sachen sind schon passiert, gerade jetzt. Einige sind schon in ihr Wunder hineingelaufen. Aber ich glaube, dass heute noch viel, viel mehr Wunder passieren. Heute ist Herrlichkeit zum Wundergottesdienst. Ihr könnt im Hintergrund das reinmachen. Heute ist Herrlichkeit zum Wundergottesdienst. Und ich glaube, dass Gott uns wirklich in viele, viele Wunder heute hineinlaufen lässt. Ich habe das gesehen wie so eine Wolke. Weißt du, manchmal kennst du das, wenn du zum Beispiel früher, als wir im öfters mal, das ist schon länger her, 30 Jahre, als wir am Balaton in Ungarn öfters Urlaub gemacht haben, da war das immer berühmt, berüchtigt, wenn du da abends zum See gegangen bist, dann gab es so riesen Mückenschwärme. Ja. Dann bist du da reingelaufen, wirklich wie in so eine Wolke von Mücken und dann plötzlich, puh, das war natürlich nicht so erquickend, weil die haben auch gestochen, die Teile. Aber weißt du, es war wie so ein Schwarm. Du warst im einen Moment, warst du außerhalb, in einem Moment war keine einzige Mücke da und im nächsten Moment bist du wirklich in diese Wolke reingelaufen und dann bumm, Mücken überall. Und so habe ich das gesehen heute Morgen mit den Wundern. Ich habe das gesehen wie eine Wolke von Wundern, die Gott heute Morgen hier kreiert und wir müssen nur hineinlaufen und wir werden unser Wunder empfangen. Amen. Halleluja. Wie viele von euch wollen ein Wunder empfangen heute Morgen? Halleluja. Preist den Herrn. Gott ist so mächtig am Wirken. Er tut so viele Wunder. Am Anfang habe ich schon einige Sachen vorgelesen, was Gott gestern in den Heilungsräumen getan hat. Wir haben zum Beispiel erlebt, wie gestern bei einem Leistenbruch sich die Leiste übernatürlich wieder in die richtige Position geschoben hat. Wir haben erlebt, wie ein Ganglion am Handgelenk sich fast aufgelöst hat. Jemand, die fast nicht hören konnte, konnte aus 4 Meter Entfernung wieder gut hören und so weiter und sofort die Sprachfähigkeit von jemandem hat sich verbessert, kompletter Rücken begradigt, Zehprobleme geheilt und so weiter und so fort. Als wir das letzte Mal hier vor 4 Wochen Herrlichkeit zum Wundergottesdienst hatten, da haben wir so viele kreative Wunder bezeugt bekommen, die da waren. Wer war es da bei der letzten Konferenz, 11. März? Ja, da haben wir gesehen, wie zum Beispiel Leute, die den Knochen gefehlt haben, Metall einoperiert hatten, die nicht mehr richtig laufen konnten, die dann gehüpft und gesprungen sind. Alle möglichen Dinge, kreative Dinge, die passiert sind. Eine Frau, die einen Knoten an der Schilddrüse hatte und nicht mehr richtig schlucken konnte, hat bezeugt, dass sich der Knoten komplett aufgelöst hat und sie konnte wieder schlucken. Alle diese Dinge passieren oder sind in dieser Wolke seiner Herrlichkeit. Amen. Jesus hat gesagt, Vater, dieselbe Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Amen. Und heute Morgen glaube ich, dass er eine Wolke der Wunder kreiert. Und eine Art und Weise, wie er diese Wolke der Wunder kreiert, ist durch das Zeugnis. Weil das Wort sagt, das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Das heißt, wenn immer ein Zeugnis erzählt wird, dann weissagt es sozusagen wieder weitere Wunder. Deswegen erzählen wir hier immer Zeugnisse und Wunder. Manche sagen, warum erzählt ihr ständig von Wundern? Ganz einfach, weil wir wollen, dass mehr Wunder passieren. Amen. Und das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Und deswegen bin ich auch immer so froh und dankbar, wenn Leute wirklich ihre Zeugnisse uns zuschicken, auch per E-Mail uns schreiben, was passiert ist. Zum Beispiel jetzt gerade vor ein paar Tagen habe ich eine E-Mail bekommen von einer Frau, Lucy heißt sie, aus Straßburg. Und sie schreibt, sie hat 19 Jahre lang an Magengeschwüren gelitten und letztes Jahr kam sie in die Gemeinde hier nach Filderstadt, als zum ersten Mal eine Frau für mich betete und das zweite Mal gab es wieder ein Heilungsgebet und 2 Frauen beteten für mich und jetzt freue ich mich, das einjährige Jubiläum meiner Heilung zu feiern. Halleluja, das heißt, sie hat seit einem Jahr keine Magengeschwüre mehr gehabt. Preist den Herrn. Und dann sind so viele auch von euch. Ich meine, wer ist alles heute Morgen hier, der hier bei Glory Life schon mal ein Wunder, mindestens ein Wunder erlebt hat? Streck einfach mal deine Hand. Schau mal. Wow. Hammer. Halleluja. Geben wir mal Jesus alle Ehre für alle diese Wunder. Halleluja. Preist den Herrn. Und ihr alle hättet starke Zeugnisse zu erzählen, aber ich möchte einfach heute mal ein paar rausgreifen oder 1, 2 einfach aus Zeitgründen rausgreifen, die einfach erzählen können. Und als erstes, da hatte ich die Andrea gefragt, dass sie ihr Zeugnis erzählt, weil sie ist vor einem Jahr hier geheilt worden, auch ähnlich wie die Frau mit den Magengeschwüren, nur dass bei ihr was anderes war. Und ich möchte mal kurz die Andrea bitten, kommst du mal nach vorne und erzählst einfach mal, was bei dir passiert ist. Du kannst ruhig hier auf die Bühne kommen, ich gebe dir dieses Mikro und dann darfst du erzählen. Halleluja. Du bist auch vor einem Jahr, glaube ich, das erste Mal hier in Gottesdienst gekommen, genau, oder? Ja, genau. Mhm. Ja, also bei mir war es so, ich habe mit 19 Jahren zum ersten Mal einen epileptischen Anfall gehabt. Mhm. Können wir die Musik im Hintergrund ein bisschen leiser machen? Die Ärzte haben dann diagnostiziert, wenn jemand zwei oder mehrere hat er Epilepsie. Mhm. Und es folgten dann so in großen Abständen immer mal welche. Und dann hieß es, ja, sie müssen Medikamente nehmen. Und es war für mich sehr schwer, weil ich damals auch schon an Jesus geglaubt habe und gedacht habe, er wird mich heilen. Mhm. Gut, dann kamen viele Jahre und schwierige Zeiten, wo einfach immer wieder mal eine aufkreuzte und ich versuchte alle möglichen Medikamente. Eins nach dem anderen. Es waren schwere Nebenwirkungen, Schlaflosigkeit, Haarausfall. Es waren richtige Täler und Berge, die ich durchschritten bin. Und ich habe es dann irgendwann auch, dann war ich beim fünften Medikament angelangt. Genau, und genau vor einem Jahr war ich hier in der Gemeinde. Und ich war einfach erfüllt von diesem Glauben, der hier so sich überall ausbreitet, von dieser Kraft, von den Menschen, die Wunder erzählt haben. Und es hat mich einfach total angerührt. Ich war tief berührt und bin nach Haus gefahren an einem Abend. Und Gott hatte dann auch schon seinen Plan mit mir, weil ich fand das sehr spannend. Genau an diesem Abend, wo ich hier zum ersten Mal war, bekam ich einen ganz skurrilen, starken Gesichtsausschlag. Ich sah am nächsten Tag wie ein Monster aus. Also mein Gesicht war komplett verschwollen. Dann bin ich zu den Hautärzten und zu dem Neurologen und der sagte dann, ja, wissen wir auch nicht, müssen Sie selber ausprobieren in Ihrer Verantwortung, ob Sie das jetzt absetzen oder nicht. Also die haben gleich gesagt, es ist eine Nebenwirkung von diesem Medikament gegen Epilepsie. Das wird es wohl sein, genau. Ich soll es ausprobieren. Und dann habe ich es tatsächlich ausprobiert und immer wenn ich das Medikament erhöht habe, kam wieder dieser Ausschlag. Also es war so offensichtlich, dass Gott diesen Weg führte, jetzt erstmal Medikamente absetzen. Hm. Ja. Und, das wollte der Arzt erst gar nicht, oder? Das wollte er nicht, nein. Er hat gesagt, nee. Und dann habe ich gedacht, oh, ich hatte schon den Glauben dafür und ich habe auch immer gehofft. Und ich habe das dann abgesetzt, auch mit meinem Mann zusammen, der auch gesagt hat, ja, willst du es probieren? Gut, wir gucken. Dann haben wir es gemacht. Wir haben sie einfach abgesetzt. Und dann war der Ausschlag weg? Dann kam der Ausschlag nicht mehr. Mhm. Dann habe ich einfach viel gebetet und habe es Gott übergeben. Und dann kam eigentlich so das für mich Spektakulärste. Also Jesus ist mir nachts in einem Traum erschienen und hat zu mir gesagt, ich habe dir alles vergeben. Und das war für mich so, das kam so tief in mein Herz rein, dass ich auch wusste, ja, erstens, ich bin jetzt befreit, ich habe auch keine Angst mehr und vor allen Dingen, ich lasse alles los, er hat mir alles vergeben, ich werde allen alles vergeben, alles. Und das war so der Schlüssel, wo so eine riesige Freiheit in mich reinkam, wo ich dann auch am nächsten Tag wirklich wie ein neuer Mensch aufgestanden bin und einfach wusste, also wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Amen, ja. Amen. Und das war ja, ganz stark. Halleluja. Ja, und seitdem, was war mit den epileptischen Anfällen? Seitdem habe ich keine mehr. Ja. Also das heißt, du bist jetzt seit über einem Jahr, ist glaube ich jetzt her? Oder? Genau, seit über einem Jahr nehme ich keine Medikamente, habe auch keine Anfälle mehr und habe vor allen Dingen keine Angst mehr. Amen. Ich hatte früher immer Angst, ich kriege einen vielleicht, aber die Angst ist verschwunden. Halleluja. Preis den Herrn. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Amen. Preisen wir den Herrn für dieses super Zeugnis. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Andrea, für dieses super Zeugnis. Jetzt können Alex und Anna kurz nach vorne kommen und auch erzählen, was Gott bei ihnen getan hat. Wir sind gerade in so einer Salbung immer Wunder, was vor einem Jahr begonnen hat. So. Jetzt schauen wir mal, was bei ihnen begonnen hat vor einem Jahr. Halleluja. Ihr dürft auch nach oben kommen, genau. Halleluja. Alex, willst du beginnen? Ja, hallo, liebe Gemeinde. Wir haben sogar davon geträumt, ja, Gottes Wunder zu erzählen. Ja. Ja. Ursprünglich kommen wir aus Kasachstan. Vor 3 Jahren wir sind gezogen nach Deutschland. Mhm. Und deutsche Sprache ist immer Herausforderung für uns. Aber wir verstehen euch. Danke. Wir ein bisschen verstehen euch. Wir verstehen uns auch ein bisschen, das ist gut. Also, unsere Geschichte hat in 2013 begonnen. Mhm. In diesem Jahr haben wir geheiratet und etwa in einem Jahr haben wir uns entschieden, also Eltern zu werden. Mhm. aber wir haben uns sehr bemüht, aber hat nichts passiert. Also ich persönlich sehr sehr viel. Die Details wollten wir jetzt nicht wissen, aber. Aber das, ja, das ist so. Viele Termine bei Ärzten, Untersuchungen, ja, Frauenärzten, und niemand konnte was sagen, was so, und niemand konnte uns helfen. Und im 2017 eine Frau Ärztin hat Anna viele Medikamente gegeben, Hormonmedikamente, ja, und sagte, dass es kann so helfen. Und leider Eileiterschwangerschaft passiert. Und Eileiterschwangerschaft. Ein Eileiter von der rechten Seite wurde komplett entfernt. Musste entfernt werden dann. Ja, ja. Also, wir waren sehr depressiv. Und, und 2019, wir sind nach Deutschland gezogen und gingen zur Kinderwunschklinik in Ulm. Also, der Arzt hat festgestellt, dass nur künstliche Befruchtung möglich ist. Das, was anders medizinisch gar nicht möglich ist. Ja, ich versuche nicht zu weinen. Ja, ja. Also es gibt viel zu erzählen. Ja. Ich glaube, wir werden noch viel erzählen. Hier gibt es alle Papiere von diesem Klinikum. So ihr habt dann auch Versuche gemacht mit künstlicher Befruchtung. Wir haben zweimal versucht und das hat nicht passiert. Hat sogar nicht geklappt. Hier sind alle Papiere. Ja. Wer Lust hat, kann das alles checken. Alle Gebühren hier. Auch. Alle Gebühren. Okay. Aber. Okay. Okay. Ja, und hier ist der Schall von unserem Baby. Jetzt, Moment, jetzt müsst ihr erst mal erzählen, was ist denn passiert? Was ist denn passiert jetzt vor einem Jahr? Was ist denn passiert? Ja, im 21. März. 21. März 2021. Georg hat ein Wort von Gott bekommen. Hier gibt es eine Frau. Sie will Kinder. Sie braucht Schöpfung. Sie braucht ein schöpferisches Wunder, um Kinder zu bekommen. Genau, ein kreatives Wunder. Ja. Und Pastor Gerhard hat gebetet. Ich war Einzige hier. Du warst die Einzige, die nach vorne kam. Nach vorne gekommen. Und Pastor Georg hat für mich gebetet und hat gesagt, empfang es. Ich habe das empfangen. Ja, ja. Und Pastor Georg hat mir gesagt noch, dass in einem Jahr habe ich schwanger. Also Pastor hat gesagt, dass in einem Jahr ihr werdet schwanger. So ein Kind oder haben. Das, ja? Genau, das Kind haben, so hat ich gesagt. Kind haben. Aber hat nichts passiert. Und eigentlich Dezember 2021 war für mich ein besonders schwieriger Monat, weil so Teufel hat mir viel gesagt, dass nichts wird klappen, Gott hat dich verlassen und so weiter. Und Anna war sehr beschäftigt mit Sprachkurs und nicht nur mit Sprachkurs, mit Gebeten, zusammen mit Tatjana im Hauskreis. Ja, ich besuche seit einem Jahr Tatjana Hauskreis und wir haben dort so viel gebetet für mich. Und du hast auch immer, du hast mir gesagt, du hast immer dieses Wort, das ich damals hatte, immer wieder auf Video angeschaut, oder? War das so? Genau, ja, ja. Pastor Georg hat ein Buch aufgeschrieben, ja, das ein... Ja, Pastor Georg hat sein Buch Reise in die Herrlichkeit und das war ein Geschenk für mich, ein Buch. Und dort hast du geschrieben ein Wort, Roma. Römer 4,17. Er ruft es nicht seine ins Dasein. Ja, ich glaube an Gott und ich glaube an diesem Wort seit einem Jahr. Und nicht in meinem, was fühle ich, ich interessiere mich noch nicht. Ja? Und ich, mir war wichtig, was Gottes Wort sagt. Und jetzt ist Wunder passiert. Wann ist das Wunder passiert? Ja. Wann ist das Wunder passiert? Schon 13. Woche. 13. Woche, Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Da ist es. Halleluja. Und keine Eileiterschwangerschaft oder irgendwas. Ja, ja, so. Arzt hat gesagt, nichts helfen kann, gar nichts. Aber hätte nichts helfen können, genau. Was sagen Sie jetzt dazu? Was sagt der Arzt jetzt? Wir waren nicht, wir brauchen nicht, nichts mehr zu machen. Aber das hat ja der Arzt gemacht. Ja, das war ein anderer Arzt. Achso, das war ein anderer Arzt, okay. Der sagt Lüge. So. Er sagt, sei glücklich. Ja, ja, so alles gut, so alles läuft sehr gut. Ja. Preis den Herrn. Ja. Geben wir Jesus die Ehre. Amen. Halleluja. Super, vielen Dank. Und bald werden wir es dann auch im Sichtbaren sehen. Jetzt ist es noch per Ultraschall, aber bald wird es sichtbar sein. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Preis den Herrn. Halleluja. Also wenn wir dranbleiben, und was man vielleicht auch dazu sagen muss, und ich möchte jetzt einfach auch ins Wort Gottes reingehen, Sie waren vor, ich weiß gar nicht mehr, wann war der bei mir zum Gespräch gewesen? So irgendwann im Herbst oder so? Genau, im Herbst, weil da waren Sie auch schon, sagen Sie, oh, das klappt nicht, das wird nichts und so weiter. Und ich hatte dann im Gespräch, habe ich Sie dann auch geleitet und habe gesagt, also wir glauben Gott, aber gleichzeitig ist wichtig, dass ihr entschieden seid, auch Gott zu dienen, wenn es nicht klappt. Und erinnert ihr euch, ja? Und dann haben Sie sich entschieden, Jesus zu sagen, okay, wir folgen Jesus nach und wir machen ganze Sache mit ihm, auch wenn wir nie ein Kind kriegen, aber wir folgen Jesus nach. Erinnert ihr euch? Amen. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt war. Amen. Weil sie haben losgelassen und gleichzeitig und trotzdem haben sie geglaubt. Und das ist ein super Vorwort zu meiner Predigt heute Morgen, weil ich hatte nämlich ein Wort von Gott gehört. Genauer gesagt habe ich das gehört letzten Dienstagabend während des Intensivabends, während unsere Prediger hier vorne gepredigt haben, habe ich plötzlich ein Wort ganz klar gehört und den Tag darauf hat er zu mir gesagt, das ist das Wort, über das du predigen sollst, auch am Sonntag. Und dieses eine Wort ist tatsächlich ein Schlüsselwort, um dein Wunder zu empfangen. Und ich möchte es in zweifacher Hinsicht, möchte ich über dieses eine Wort predigen. Dieses eine Wort, wer interessiert sich dafür, wie es heißt? Halleluja. Dieses eine Wort heißt abspringen. Er hat zu mir gesagt, abspringen. Abspringen. Und er hat mir zwei Sachen gesagt, zwei Schlüssel, um dein Wunder zu empfangen. Wie viele von euch wollen heute ein Wunder empfangen? Nochmal, ich wollte es nur nochmal wissen. Okay. Er hat mir zwei Sachen gesagt, abspringen. Nicht im Sinne, natürlich, das nur kurz Disclaimer, abspringen, nicht im Sinne von spring's Hochhaus runter, sondern es ist natürlich im Geist gemeint. Ja, ist auch nicht von Fallschirmspringen die Rede, sondern es ist im Geist gemeint. Und er hat mir es in zweifacher Hinsicht gesagt. Und das Erste ist, er hat mir gesagt, abspringen ins Loslassen. Der erste Schlüssel, um dein Wunder richtig gut empfangen zu können, ist, dass du abspringst ins Loslassen hinein. Weil wie viele von euch haben schon gemerkt, dass wir manchmal sehr, sehr klare Vorstellungen haben und Gedanken haben und auch Konzepte im Hinterkopf haben, vielleicht auch von dem, was uns Ärzte erklärt haben oder Ärzte gesagt haben. Und wir haben sehr klare Vorstellungen im Hintergrund, wie irgendwas passieren soll oder ob es überhaupt passieren kann oder ob es nicht passieren kann und so weiter. Wir haben Vorstellungen, wir haben Wünsche, wir sind manchmal fixiert einfach auf Dinge. Und der erste Schlüssel, um dein Wunder zu empfangen, ist tatsächlich abspringen ins Loslassen. Amen. Und ich möchte eine biblische Stelle dafür geben, für ein Beispiel, wo auch jemand abgesprungen ist ins Loslassen und dann sein Wunder empfangen hat, und zwar bei Jesus. Weil da können wir immer am besten lernen bei ihm selber. Und da schauen wir mal rein nach Matthäus 8, Vers 1 bis 3. Da ist die Rede, überschrieben ist es mit Heilung eines Aussätzigen. Und da heißt es, als er aber, also Jesus, von dem Berg herabgestiegen war, folgten ihm große Volksmengen. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus, also Jesus rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt. Also diese Handlung dieses Mannes, es sind zwei Dinge, was er getan hat. Zum einen, er hat sich vor Jesus niedergeworfen. Übrigens, ihr könnt das Pult nach unten stellen, dann bin ich ein bisschen näher dran. Ich bin mir hier so weit weg. Wir haben genügend Platz da unten. Halleluja, wir sind nicht mehr angewiesen auf 5 Meter Abstand. Halleluja. Weiß den Herrn genau, da bin ich ein bisschen näher dran. Halleluja, weil wer weiß, was Gott noch währenddessen so auch so vorhat. Halleluja, okay. Also, sag zu deinem Nachbarn, abspringen ins Loslassen. Dieser Mann hat sich vor Jesus niedergeworfen. Was ist Niederwerfen? Niederwerfen ist ein Ausdruck für völlige Hingabe. Niederwerfen heißt, ich gebe auf, Jesus, ich werfe mich dir zu Füßen. Es ist wie der Ausdruck, Herr, dein Wille geschehe. Ja, das Zweite, was er gesagt hat, war: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Ich meine, wir wissen inzwischen durch das Evangelium und durch das, was Jesus getan hat, wissen wir, dass es immer der Wille Gottes ist, Menschen zu heilen. Also es war gar keine Frage, aber das konnte der Mann ja nicht wissen. Trotzdem ist dieser Satz, den er gesagt hat, wenn du willst, kannst du mich reinigen, war ein Teil seines Ausdrucks: Herr, Jesus, ich gebe mich dir einfach völlig hin. Ich lasse los, ich werf mich vor dich hin. Ich sage einfach: Herr, hier hast du alles, du weißt ja, mein Aussatz und so weiter. Und mein Aussatz ist wirklich keine lustige Sache. Ja, da bist du ja nicht nur krank, da hast du nicht nur den Tod vor Augen, sondern bist du auch noch ausgestoßen aus der Gesellschaft, bist du am Rand, darfst du mit Menschen keinen Kontakt haben, also ungefähr so wie Corona infiziert, kann man sagen, so ein bisschen Quarantäne. Ja, und also wirklich kein angenehmer Zustand. Ja, und was hat er gemacht? Er hat sich vor Jesus niedergeworfen mit all dem, was er war und was er hatte, ohne, weißt du, er hat alle seine Vorstellungen losgelassen. Er hat gesagt einfach: Herr, hier hast du mich, mit allem, was ich bin und habe. Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Ja, er wusste nicht, dass Jesus immer heilen will, verstehst du? Das macht nichts. Weißt du, trotzdem ist es ein wichtiger Ort, an dem du sagst, einfach generell in Bezug auf dein Leben, sagst, so wie Jesus gesagt hat zum Vater: Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Wo du einfach, weißt du, abspringst ins Loslassen. Du musst abspringen, um wirklich loszulassen. Weil wir von euch wissen, dass man leicht sagen kann: Okay, ich lasse es los. Oh, danke Jesus, dass du es machst. Und schon ist wieder die Vorstellung da. Aber weißt du, dieser Mann hat sich radikal von seiner Vorstellung verabschiedet, von seinem Stolz verabschiedet, von seinem Verstand verabschiedet, in dem Moment, wo er sich vor Jesus niedergeworfen hat. Das war der Ausdruck. Er warf sich nieder, weil er sagte: Okay, hier hast du meinen Verstand, hier hast du meine Vorstellung, hier hast du meinen Wunsch. Ja, ich will aber, dass es so und so passiert, aber wenn es nicht so passiert. Er hat alles losgelassen. Ich glaube, weißt du, in dem Moment hat er auch seinen Frust losgelassen, seine Enttäuschung losgelassen. Er hat einfach gesagt: Herr, hier hast du einfach alles. Und das war ein Schlüssel. Amen. Und das ist ein Schlüssel. Weil das ist tatsächlich der erste Ausdruck von Glauben. Der erste Ausdruck von Glauben, wirklichem Glauben, ist, dass du loslassen kannst. Glaube ohne Loslassen funktioniert nicht. Man könnte auch sagen, der Beginn von echtem Glauben ist Kapitulation. Sag mal Kapitulation. Um bereit zu sein, dein Wunder von Gott zu empfangen, musst du erstmal vor ihm als Gott kapitulieren. Ja, Psalm 46, Vers 11 heißt es so: Lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Lasst ab. Also vielleicht bist du heute Morgen hierher gekommen und gestern hatten wir ja die Heilungsräume, und bei den Heilungsräumen ist ja so, dass die Leute einfach bestimmte Anliegen, bestimmte Gebetspunkte aufschreiben müssen in so ein Formular, sodass die Heilungsdiener sehen können, wofür sie beten können. Und dann kommst du sozusagen mit deiner Liste. Und weißt du, die Liste, da ist immer ganz wichtig, die Liste ist für die Heilungsdiener, aber die Liste ist nicht dafür da, dass du deine Liste im Kopf hast. Verstehst du, manchmal kommen wir so mit einer Liste und sagen, das und das und das muss passieren und so und so und so muss passieren und überhaupt, und es ist aber nicht passiert und jetzt soll ich auch schon wieder glauben, dass es passiert. Das geht ja gar nicht, ich bin aber frustriert und ich will frustriert sein und ich bin enttäuscht und ich will enttäuscht sein und ich habe ein Recht darauf, enttäuscht zu sein und so weiter und so fort. Und weißt du, und Gott sagt: Ja, verstehe ich alles, aber lass los. Amen. Lass los. Sag zu irgendjemandem in deiner Nähe: Lass los. Lass los. Lass los, was die Ärzte gesagt haben. Lass los. Weißt du, die gute Nachricht ist, du kannst es dir leisten, loszulassen. Das musst du dir bewusst machen. Du kannst es dir leisten, vor Gott loszulassen. Warum kannst du es dir leisten, vor Gott loszulassen? Weil Gott zu dir sagt, das habe ich letzten Sonntag drüber gepredigt, Gott sagt zu dir: Ich kenne ja die Gedanken, die ich über dich habe. Ich weiß ja die Gedanken, die ich über dich habe, nämlich Gedanken zum Frieden, um nicht zum Unheil, um dir Zukunft und Hoffnung zu geben. Es heißt mit anderen Worten, Gott hat immer gute Gedanken über dich. Weißt du, das Wort Gottes sagt auch, dass seine Gedanken nicht unbedingt immer deine Gedanken sind. Das ist manchmal das Problem. Weil wir haben so genaue Vorstellungen, was aus unserer Sicht gut heißt. Und wenn es so nicht passiert, dann sagen wir, Gott, wenn du wirklich gut wärst und wenn du es wirklich auch an diesem Punkt mit mir gut meinen würdest, zum Beispiel eine Krankheit, die schon lange da ist, wo deine Seele sagt, Gott, wenn du es wirklich mit mir gut meinst an diesem Punkt, dann wäre ich längst geheilt, aber offensichtlich meinst du es nicht wirklich gut. Das ist ein Zeichen dafür, loszulassen. Amen. Das ist ein Zeichen dafür, dass du deine Gedanken loslässt. Ja, Sprüche 3, Vers 5 bis 6 heißt es, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Weißt du, das war auch das, was der Aussätzige in dem Moment getan hat, als er sich niedergeworfen hat. Er hat einfach seinen Verstand niedergeworfen. Er hat gesagt, okay, meine Gedanken sind nicht deine Gedanken. Ich lass los von meinen Gedanken. Und irgendwas tief in mir drin sagt mir, dass wenn es jemand gibt, der gute Gedanken für mich hat, dann bist du es. Und er sagt es dir zu. Er sagt dir zu. Ich meine, ich wiederhole jetzt nicht die Predigt vom letzten Sonntag, ja, aber die da waren, erinnern sich, ich kenne ja die Gedanken, die ich über dich habe. Ja. Weißt du, denk nicht, dass du die Gedanken Gottes kennst. Jesaja 55, Vers 8 heißt es, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denke nie, dass du jemals verstehen wirst, wie Gott Wunder tut. Wie er das macht, wie Gott es jetzt zum Beispiel bei der Anna gemacht hat, dass sie, obwohl die Ärzte gesagt haben, dass es nicht möglich ist, dass sie schwanger geworden ist. Wie Gott es gemacht hat, dass diese epileptischen Anfälle nicht mehr wiederkommen, obwohl die Ärzte gesagt haben, es braucht starke Medikamente, um sie zu unterdrücken. Weißt du, du wirst nie eine Antwort bekommen. Wie macht Gott das? Wie wirkt Gott kreative Wunder? Wie löst er Metall im Körper auf und verwandelt sie in Knochensubstanz zurück? Hör auf, darüber nachzudenken. Du kommst nicht weiter. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Seine Wege sind nicht unsere Wege. Aber eins kann ich dir sagen. Seine Gedanken sind immer gut. Und seine Wege, ja, Amen. Und seine Wege, die er mit dir hat, sind immer gut. Und manchmal weiß er ganz genau, warum er bestimmte Sachen noch zurückhalten muss. Nicht, weil er es unbedingt will, nicht, weil er dich nicht heilen will oder weil er dir dieses Wunder nicht geben will, sondern weil es einfach vielleicht noch das ein oder andere gibt, was einfach, wo du selber das blockierst. Ja? Und deswegen ist der erste Schritt, damit du es nicht mehr blockierst, ist loszulassen. Also, manchmal sind Christen dann auch wieder verkrampft und sagen, Herr, wo blockiere ich? Zeig mir den Punkt. Oh, vielleicht im dritten und vierten Glied, vielleicht hat mein Urgroßvater gesündigt oder war es vielleicht doch meine Ur-Urgroßmutter oder wer war es, wo könnte es sein? Sie fangen an zu suchen, wo ist das Problem? Weißt du, aber was ist das Ergebnis? Sie werden wieder verkrampft, sie fixieren sich wieder auf irgendwas, sie denken wieder, ja, weißt du, wieder im Verstand nach einer Lösung suchen. Aber der Punkt ist einfach der, lass los! Oh, ich glaube, ich muss nur lauter schreien. Es ist noch nicht ganz in das tiefste Innerste jeder Seele angekommen, auch über Livestream. Lass es uns mal zusammen vielleicht rufen, dann hört es die ganze unsichtbare Welt. Lass uns sagen, lass los. Abspringen ins Loslassen. Ja, jetzt ist reingegangen. Halleluja. 1. Petrus 5, 6, noch eine Bibelstelle dazu, eine letzte. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Loslassen heißt, ich werfe es auf ihn. Ich lasse es los, ich lasse meine Gedanken los. Ich lasse meine Gefühle los. Negative, positive, was auch immer, meine Vorstellungen, das, was Ärzte gesagt haben, das, was der Banker gesagt hat, das, was mein Vater gesagt hat, das, was meine Mutter gesagt hat, das, was mein Onkel gesagt hat, das, was, was weiß ich, der Mann hinterm Tresen in meiner Stammkneipe gesagt hat, was auch immer, ich lasse es los. Ich weiß ja nicht, wo manche Leute ihre Inspirationen herbeziehen. Ne? Ja, wo auch immer, verstehst du? Da sind so viele Gedanken in dieser Welt, so viele Gedanken, so viele Vorstellungen, wie was funktionieren könnte, wie was sein könnte. Aber weißt du, Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sondern sie sind höher. Aber du kannst eins werden mit den Gedanken des Himmels und der erste Schritt ist, dass du erkennst, ich kann es mir leisten, abzuspringen. Ich kann es mir leisten, im Glauben, im Vertrauen abzuspringen ins Loslassen. Amen. Halleluja. Wollen wir das mal gerade zusammen tun? Erster Schritt. Halleluja. Mach mal die Musik ein bisschen lauter und dann springen wir mal zusammen ab. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir, gerade jetzt, Herr, liefern wir uns dir aus, Herr. Gerade jetzt geben wir uns dir hin. Mach einfach die Musik, die drin ist, ein bisschen lauter. Halleluja. Geben wir uns dir hin, Herr. Halleluja. Und wir lassen los. Wir lassen los. Mhm. Also das, was du mitgebracht hast, dein Päckchen, deine Vorstellung, ein bisschen lauter, deine Krankheit, das, deine Diagnose, das, was irgendjemand gesagt hat, das, was irgendjemand gemeint hat, das, was irgendjemand, ja, oder du selber dir zurechtgelegt hast, wie irgendwas passieren soll. Heute Morgen vielleicht, wo du gesagt hast, ja, wenn er mich speziell und persönlich rausruft durch ein Wort der Erkenntnis, dann glaube ich, dass ich geheilt werde. Das ist schon wieder eine Vorstellung. Lass los. Er kann er machen, aber muss er nicht machen. Lass einfach los. Ja, nur ein bisschen lauter. Lass einfach los. Lass dich einfach hineinfallen in seine Gegenwart. Lass dich einfach hineinfallen in die Tatsache, dass Gott gut ist. Lass dich hineinfallen in die Realität dessen, was das Wort Gottes sagt. Er kennt ja die Gedanken, die er über dich hat. Gedanken zum Frieden und nicht zum Unheil. Vertrau dich ihm an. Ja, vielleicht ist es so, vielleicht willst du dich vor ihm niederwerfen. Vielleicht willst du einfach sagen, Herr, hier hast du einfach den ganzen Mist. Ja, verstehst du? Dann fühl dich frei. Fühl dich frei. Nicht mich lauter, nur die Musik. Fühl dich frei, einfach wirklich dich auch vor ihm niederzuwerfen und auf den Boden zu werfen. Wie auch immer. Aber einfach gib dich ihm hin. Überlass dich ihm heute Morgen. Weil das ist der erste Schritt. Das ist der erste Schritt. Halleluja. Die Musik noch ein bisschen lauter. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja. Wir wollen einfach von dir übernommen sein, gerade jetzt. Halleluja. Ja, komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Ja, so ist gut. Halleluja. Danke, Jesus. Danke. Lass es einfach so jetzt. Lass es einfach. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Okay, jetzt lass dich einfach fallen. Entscheide dich abzuspringen, gerade jetzt. Entscheide dich abzuspringen. Mit all dem, was du brauchst, mit all dem, was deine Not ist, mit all dem, was deine Vorstellungen sind, mit all dem, was der... Weißt du, und wenn es aus dir rausbricht und du weinen musst, es spielt keine Rolle. Denk nicht an das, was Menschen denken, sondern es geht darum, dass du frei wirst, dass du loslässt, dass du diese Sache, die dich so sehr knechtet oder die dich so sehr fixiert oder wie auch immer, dass du es loslässt. Dass du abspringst, weil du dir es leisten kannst, abzuspringen. Weil seine Gedanken sind gut. Seine Gedanken sind gut. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Also, er hat bewiesen, dass seine Gedanken gut sind für dich. Er hat bewiesen, dass es gut meint mit dir. Weil, wie kann jemand mehr beweisen, dass es gut meint mit jemand anders, als damit, dass er sein Leben hingibt, als damit, dass er für dich leidet, als damit, dass er all das, was dir Schmerzen macht, all das, was dir Probleme macht, all das, was dir Angst macht, all das, was dir Not macht, dass er all das auf sich genommen hat. Puh. Er kann es nur gut mit dir meinen. Und dieser Vater, weißt du, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, wie konnte dieser Vater mehr beweisen, dass er es gut meint, als dadurch, dass er genau diesen Jesus, der all diese Krankheiten, all diese Nöte, all diese Schmerzen, all diese Traumata dieser Welt auf sich geladen hat, dass er diesen Jesus aus den Toten auferweckt hat. Halleluja. Wie konnte er mehr seine Güte beweisen? Also komm einfach zu ihm. Komm heute zu ihm. Werf dich einfach in seine Arme. Werf dich in die Arme deines liebenden Vaters. Werf dich einfach in die Arme. Wie auch immer du das jetzt ausdrücken willst, wirf dich einfach in seine Arme. Auch du über Livestream. Wirf dich einfach in seine Arme. Abspringen, ins Loslassen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Okay. Ein zweiter Punkt heute Morgen. Zweites Abspringen. Das kannst du ein bisschen leiser machen, wieder auf die ursprüngliche Lautstärke. Mein zweiter Punkt heute Morgen heißt Abspringen ins Ergreifen. Abspringen ins Ergreifen. Jetzt sagst du, Moment mal, jetzt wird es aber widersprüchlich. Zuerst soll ich loslassen und dann soll ich ergreifen. Genau. Amen. Genau das ist es. Abspringen ins Loslassen ist der erste Schritt. Du gibst dich Gott völlig hin. Der zweite Schritt ist, Jesus hat die gute Nachricht gepredigt. Er ist umhergegangen und hat gepredigt. Markus 1,15 hat gesagt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Amen. Und damit hat er gesagt, all die das, was im Himmel ist, weil das ist das Reich Gottes, all das, was in Gott ist, und wie viele von euch glauben, dass es in Gott keine Krankheit gibt zum Beispiel? Amen. Wie viele von euch glauben, dass es in Gott keine dämonische Gebundenheit gibt, überhaupt keine Gebundenheit, keine Angst, keine Bedrückung, kein Mangel, keinen emotionalen Mangel gibt es nicht in Gott. Im Reich Gottes, weißt du, wenn wir eines Tages endgültig und für immer im Reich Gottes, in der Herrlichkeit Gottes sein werden, weißt du, dann wirst du erkennen, dass jedes nur der Ansatz eines Gefühls, dass du Mangel haben könntest, vollkommen unsinnig ist. Amen. Im Reich Gottes gibt es keinen Ansatz für Mangel. Im Reich Gottes gibt es keinen Ansatz für Bedrückung. Im Reich Gottes gibt es keinen Ansatz für Krankheit. Im Reich Gottes gibt es keinen Ansatz für irgendetwas Negatives, was es im Himmel nicht gibt. Es gibt nicht mal einen Ansatz dafür. Und dieses Reich Gottes, also dieser Raum des Geistes mit anderen Worten, diese Dimension, dieser Lebensraum mit anderen Worten, ist durch Jesus auf diese Erde gekommen. Und als er das erste Mal aufgetreten ist, hat er gesagt, jetzt ist die Zeit erfüllt. Weil jetzt bin ich da, hat er damit gesagt. Jetzt bin ich da und damit ist die Zeit erfüllt. Und jetzt ist dieses Reich Gottes, ist dieser Himmel zum Greifen nahe. Jetzt könnt ihr beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Jetzt könnt ihr ergreifen, was im Himmel ist. Und deswegen hat er gesagt, tut Buße und glaubt diese gute Nachricht. Er hat gesagt, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe, tut Buße, also kehrt um und glaubt diese gute Nachricht. Glaubt die gute Nachricht, dass ihr nur hineingreifen braucht im Glauben in das Reich Gottes und seine Segnungen kommen über euch. Amen. Und weißt du, auch das ist ein Abspringen. Das ist auch ein Abspringen im Glauben. Ich gebe dir ein Beispiel, auch da gebe ich dir ein biblisches Beispiel. Weißt du, das Evangelium, sagt der Paulus, ist die Kraft Gottes zum Heil jedem, der daran glaubt. Kennst du die Stelle? Römer 1,16. Zum Heil. Weißt du, Heil bedeutet Heil im Sinne von Erlösung, geistlich, seelisch und körperlich. Das ist das griechische Wort, Soteria. Ist geistlich, seelisch, körperlich in jedem Bereich deines Lebens. Heil. Das Evangelium ist die Kraft Gottes zum Heil jedem, der daran glaubt. Glaubt in diesem Fall ist ein Verb. Richtig? Also in der Grundschule hat man uns gesagt, Tunwort. Tunwort. Ja? Hast du schon mal gehört, oder? Später hat man dann gesagt, Verb. Aber in der Grundschule hat man gesagt, Tunwort. Es ist ein Tunwort. Warum ist es ein Tunwort? Weil es etwas mit Tun zu tun hat. Weil du etwas tust. Glauben ist also auch ein Tun. Glauben ist auch eine Handlung. Welche Handlung ist denn Glauben? Glaube ist nach der Aussage von Jesus einfach zu glauben, dieser guten Nachricht, dass das Reich Gottes zum Greifen nahe ist. Was ist also die Glaubenshandlung, wenn du glaubst, dass das Reich Gottes zum Greifen nahe ist? Genau, einige machen schon, die sind bei uns in der Glory Life Schule, die haben das schon gelernt, die Herrlichkeitsgymnastik, ja. Du greifst hinein und ergreifst das, was im Himmel ist. Du sagst, Herr, ich ergreife, was im Himmel ist und ich sage, danke hier auf der Erde. Amen. Das ist Glauben, du ergreifst das, was Gott bereits gegeben hat. Amen. Halleluja, ist ein Tunwort. Ich gebe dir ein biblisches Beispiel. Petrus, Matthäus 14, Vers 26, ist die berühmte Geschichte, wo Jesus auf dem See ging. Okay. Und wo es dann heißt, und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, mitten im Sturm, ja, wurden sie bestürzt und sie sprachen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Das ist der Geisterglaube war bei ihnen offensichtlich immer noch stärker als der Glaube daran, dass Jesus übernatürliche Dinge tun kann. Okay, deswegen schrien sie, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, jetzt kommt's, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Das ist interessant. Hätte auch sagen können, oh Herr, wenn du es bist, dann komm ich. Nein, Petrus hat gesagt, Herr, wenn du es bist, dann befiehl du mir, zu dir zu kommen. Warum? Er wusste, entscheidend ist das Wort des Herrn. Was sagt Jesus zu dieser Sache? Was spricht Jesus? Und Jesus sagte und sprach, komm. Und jetzt kommt's. Was tat Petrus? Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Abspringen ins Ergreifen. Also Petrus musste abspringen. Aufgrund des Wortes von Jesus, das er gehört hatte, war es immer noch an Petrus abzuspringen. Also du kannst heute Morgen das Wort Gottes hören und hören, jawohl, durch seine Wunden bin ich geheilt. Jesus hat am Kreuz alles für mich getan. Aber wenn du nicht abspringst im Glauben, dann bleibt es nur ein Wort, das schön ist für alle anderen. Aber ich sag dir, der aus dem Boot aussteigt, der es ergreift, der sagt, okay, auf dein Wort hin gehe ich hinein in mein Wunder. Auf dein Wort hin laufe ich hinein in mein Wunder. Auf dein Wort hin schaue ich nicht rechts und schaue ich nicht links und schaue nicht auf die Wellen und schaue nicht auf die Unmöglichkeiten. Und schau nicht auf irgendwelche Vorstellungen, weil die hast du ja eh losgelassen vorher. Amen. Deswegen ist es so wichtig, der erste Schritt ist Abspringen ins Loslassen. Aber der zweite Schritt ist Abspringen ins Ergreifen. Amen. Abspringen ins Ergreifen. Petrus musste abspringen. Er hätte nie dieses gewaltige Wunder erlebt, wäre er nicht abgesprungen. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, Abspringen ins Ergreifen. Das tut irgendwie so puppern. Das Puppen. Halleluja. Preis den Herrn. Mit anderen Worten, stell dich auf das Wort Gottes und handle danach. Lass dich nicht rausbringen, sondern ergreife dein Wunder. Was war der Schlüssel? Solange Petrus auf dem Wasser ging und auf Jesus schaute, so lang ging's. Aber in dem Moment, wo er wieder auf die Wellen schaute, also wieder auf die menschliche Vorstellung, Weil das hat er gelernt schon von seinem Vater und von seinem Großvater. Wenn große Wellen sind auf dem See Genezareth, dann geh besser nicht aufs Wasser. Amen. Dann geh nicht mal am besten geh nicht mal im Boot aufs Wasser. Das ist gefährlich. Dann bleib zu Hause, dann verkriech dich hinterm Ofen oder wo auch immer. Das war ihm gelehrt worden. Und jetzt sagt Jesus, komm. Und Petrus kam entgegen allem, was er gelernt hatte, entgegen allem, was ihm gesagt worden war, entgegen allem, was er von klein auf eingetrichtert bekommen hatte. Durch wen auch immer. Niemand hat ihm irgendwas anderes gesagt. Niemand hat ihm jemals gesagt, weißt du, kein Vater, kein Onkel, keine Mutter, niemand hat ihm jemals gesagt, oh, eines Tages, mein Sohn, wird der Sturm auf dem Meer sein, aber du wirst auf den Wellen gehen. Das ist ganz normal. Nein, es war entgegengesetzt von all dem, was er jemals gelernt hat. Es war entgegengesetzt, also entgegengesetzt deiner Vorstellung, entgegengesetzt davon, weißt du, ja, wie tut Gott das Wunder? Was hat er gemacht? Frag den Petrus, weißt du, wenn du heute den Petrus noch fragen könntest, ich meine, du kannst ihn eines Tages fragen, weil er ist im Himmel, aber wirst ihn mal eines Tages vielleicht fragen, wie war das? Wie hat sich das angefühlt, als du auf dem Wasser gegangen bist? Weißt du, was ich glaube? Er würde sagen, du, ich weiß auch nicht genau, ich bin einfach nur auf dem Wasser gegangen. Verstehst du? Weil da gab es nichts zum Nachdenken. In dem Moment, wo du anfängst, sagst, oh ja, wie fühlt sich das an? Ist fest? Was ist das jetzt für eine Konsistenz? Mal kurz mit dem Finger reingehen. Wie ist das? Also, da wäre er schon wieder am Sinken gewesen. Amen. Das heißt, du wirst wahrscheinlich keine große Antwort bekommen. Genauso wie, ich glaube, das war auch ein Zeugnis von der Andrea, was du mir geschickt hattest, oder? Mit der Entrückung, wo du Gott gefragt hattest wegen der Entrückung. Ja, das war auch die Andrea, das hatte ich neulich mal vorgelesen. Ja, wo sie spazieren war und wo sie Gott gefragt hat, Herr, wie ist das mit der Entrückung? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie geht das? Wie funktioniert das? Und während sie ihn noch gefragt hat, ist sie gelaufen, eine Wegstrecke, wo sie normalerweise 10 Minuten braucht, ja, war plötzlich sie einfach von dem einen Ende der Wiese ans andere versetzt. Wo sie normalerweise 10 Minuten braucht, um drüber zu laufen. Und sie realisiert, oh, ich habe gerade eine Versetzung erlebt. Und in dem Moment wird ihr klar und Gott zeigt dir, ja, wie passiert Entrückung? Es passiert einfach. Verstehst du? Frag jemand, der Versetzung erlebt hat. Wir haben viele solche Zeugnisse schon gehabt von Leuten, die Versetzung erlebt haben. Frag sie, wie fühlt sich das an? Die werden dir sagen, es fühlt sich gar nicht an. Plötzlich bist du da. Du kriegst gar nicht mit. Es passiert einfach. Weißt du, das ist Gott. Es passiert einfach. Du kannst es nicht nachvollziehen, du kannst es nicht verstehen, aber du musst gehen auf seinem Wort. Amen. Kannst du es sehen? Halleluja. Du musst loslassen. Wie geht das? Keine Ahnung. Seine Gedanken sind nicht meine Gedanken. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie es geht, aber ich weiß, was sein Wort sagt. Und sein Wort hat damals zu Petrus gesagt, komm. Und ich sag dir, heute Morgen sagt sein Wort zu dir, ergreife dein Wunder, ergreife deine Heilung. Und wir werden jetzt gleich zusammen werden wir beten. Ich werde hier beten von vorne für Wunder, für Heilung, die hier passieren im Raum. Und in dem Moment, wo wir das freisetzen, wo wir diese heilende Kraft freisetzen, möchte Gott, dass du einfach in dein Wunder hineinläufst. So wie Petrus in sein Wunder hineingelaufen ist. Wäre er nicht aufs Wasser gegangen, hätte er nie was zu erzählen gehabt. Also wenn du zum Beispiel Schmerzen hast in deinem Körper und ich spreche hinein und sage so, Schmerzen raus aus deinem Körper. Weißt du, dann glaube Gott, dass er das tut. Glaube auch, dass er es durch sein Gefäß tut in dem Moment, weil sonst bringt es dir nichts. Sonst kannst du sagen, ja, Gott kann es schon tun, aber jetzt bitte nicht durch das Gebet von Georg. Dann wird es da nicht passieren. Dann musst du halt noch ein bisschen warten, bis du wieder nach Hause kommst. Aber wenn du sagst, hey, ich glaube jetzt dem, was jetzt gesprochen und was gesagt wird und darauf gehe ich, dann wirst du nicht verstehen, wie es passiert ist. Aber dann wirst du einfach etwas tun, was du vorher nicht tun konntest. Du wirst es bewegen, du wirst hineinlaufen. Du konntest vielleicht vorher nicht laufen, also beginnst du zu laufen. Du konntest vielleicht vorher dein Knie nicht heben, also bewegst du dein Knie. Du konntest vorher vielleicht deine Schulter nicht heben, also hebst du deine Schulter. Du hattest vorher einen Knoten auf der Brust, was weiß ich als Beispiel. Du fühlst und erwartest, hey, der Knoten schrumpft. Dann fühlst du nochmal, er schrumpft noch mehr. Dann gehst du noch weiter im Glauben und boom, ist er weg. Amen. Du gehst in dein Wunder hinein. Wie von euch sind bereit, in ihr Wunder hineinzulaufen? Halleluja. Seid ihr da hinten auch bereit? Halleluja. Hey! Okay, gut. Weiß den Herrn. Ich wollte nur sicherstellen, weil die Entfernungen sind hier so groß. Halleluja. Amen. Halleluja. Wir wollen jetzt gleich, wollen wir zusammen beten und wollen wirklich die Kraft Gottes freisetzen. Und ich möchte einfach, dass du ergreifst. Du hast losgelassen. Ja? Das heißt, du bist jetzt frei von deinen Vorstellungen. Geh nicht wieder dahin zurück. Geh nicht wieder in eigene Vorstellungen. Sonst kannst du nicht auf dem Wasser laufen. Geh nicht wieder zurück in eigene Vorstellungen. Aber dann, wenn wir jetzt sprechen, wenn wir hineinsprechen, wenn wir die Heilungskraft Gottes freisetzen, dann ergreife das, was für dich ist. Ergreife es. Weißt du, vielleicht sind es Dinge, die du nicht sofort, wo du nicht sofort irgendwie was testen kannst, aber weißt du, dann tu trotzdem was im Glauben. Renn von mir aus im Glauben einmal um den ganzen Raum rum oder renn im Glauben einmal die Treppen hoch und wieder runter, wie auch immer. Ergreif es, weißt du? Geh aufs Wasser, erwarte es. So wie die Andrea einfach erwartet hat, okay, heute ist was passiert in dem Gottesdienst, da vor einem Jahr, da ist was passiert und ich erwarte das. Wie auch immer Gott es macht, hätte sie sich auch nicht vorgestellt, dass Gott es über so einen Ausschlag macht, der erstmal kommt und dann der Arzt das Medikament absetzt, da hättest du dir vielleicht auch eine andere Methode vorgestellt, wie Gott es macht. Aber er hat seine Wege, verstehst du? Du läufst hinein. Du läufst hinein in dein Wunder. Das Reich Gottes ist zum Greifen nahe und du ergreifst es. Halleluja. In dem Moment, du machst dich damit eins. Weißt du, auch nach diesem Gottesdienst gehst du weiter auf diesem Wunder, das du jetzt ergreifst. Ich weiß noch, wie ich vor ungefähr fast 20 Jahre her, wie ich ein Reizdarmsyndrom hatte, über lange Zeit darunter gelitten hatte. Und dann kam der Tag, an dem ich in einen Heilungsgottesdienst gegangen bin. Und meine Vorstellung war dann gewesen, dass der Heilungsdiener, der den Gottesdienst geleitet hat, am Ende für mich betet und dann wird es besser. Und die Sache war aber die, er hat den Gottesdienst sofort verlassen, nachdem er fertig war. Und da war nur noch das Heilungsteam übrig. Und dann hatte ich die Möglichkeit, entweder die weite Strecke ungeheilt nach Hause zu fahren oder jemand vom Heilungsteam einfach für mich beten zu lassen. Also habe ich gesagt, Heiliger Geist, von wem soll ich für mich beten lassen? Ich kannte die alle nicht, hatte keine Ahnung. Und irgendwie hat es mich zu einer älteren Frau hingezogen. Und etwas in mir sagte, wenn die für dich betet, dann wird dich dieses Reizdarmsyndrom verlassen. Und mit dieser Erwartung bin ich da hingegangen im Glauben. Ja? Sie hat für mich gebetet und ich kann es dir im Nachhinein nicht mehr genau sagen, wann ich festgestellt habe, sozusagen im Sichtbaren, dass die Symptome tatsächlich nicht mehr gekommen sind und nicht mehr da waren. Aber ich wusste in dem Moment, ich bin da weggegangen und ich bin im Glauben auf dem Wasser gegangen. Ich wusste, wenn diese Frau für mich betet, dann werde ich geheilt. Und ich sage dir, von dem Moment an, so kann ich es nur sagen, weißt du, ich kann nicht sagen, in welcher Sekunde ist es passiert. Ich habe gar nicht sagen, ich habe ein Feuer gespürt oder ich habe dieses oder jenes gespürt. Ich wusste nur, dass ich wusste, dass ich wusste und darauf habe ich mich gestellt. Und seit diesem Moment, das ist fast 20 Jahre her, habe ich nie wieder Reizdarmprobleme gehabt. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Ja, Gott heilt auch Pastoren. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Also es spielt keine Rolle, was du im Sichtbaren an Beweis hast, sondern in dem Moment, wo du es ergreifst, gehst du auf dem Wasser. Amen. Eine starke Geschichte immer, die mich sehr beeindruckt hat, die ich vor Jahren gelesen habe bei Miss Wigglesworth. Wer von euch kennt Miss Wigglesworth? Wo die Frau kam und einen Kropf hatte. Und sie hat für sich beten lassen bei Miss Wigglesworth und dann hat sie Zeugnis gegeben am nächsten Tag, gesagt, gestern Abend im Gottesdienst bei Miss Wigglesworth bin ich von meinem Kropf geheilt worden und alle haben sie angeguckt, weil sie hatte immer noch einen fetten Kropf da. Und dann haben sie gedacht, na okay, gut, ich weiß auch nicht, was die Frau so hat. Ein Jahr später kam Smith wieder in die Stadt. Die Frau hat wieder Zeugnis gegeben und gesagt, vor einem Jahr, als Miss Wigglesworth hier war, bin ich von meinem Kropf geheilt worden. Die Leute haben sie groß angeguckt, weil war immer noch ein Kropf voll da. Nach zwei Jahren genau das gleiche Spiel. Im dritten Jahr, als sie dann wieder gesagt hat, vor drei Jahren bin ich hier geheilt worden von meinem Kropf, haben die Leute gesagt, also jetzt reicht es, das muss jetzt aufhören, das ist ja peinlich, was du da machst. Jedes Mal erzählst du, dass du geheilt bist, aber wir sehen ja alle, dass du nicht geheilt bist. Also ist die Frau nach Hause gegangen, hat gebetet zu Gott und hat gesagt, Herr, du weißt, dass ich vor drei Jahren geheilt worden bin, als Miss Wigglesworth hier war, aber die Menschen wollen es mir nicht glauben. Bitte mach es jetzt so, dass die Menschen es auch sehen und dass sie es erkennen können. Am nächsten Tag war der Kropf weg. Halleluja. Halleluja. Glory. Halleluja. Lass uns mal aufstehen zusammen. Preis den Herrn. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wie viele von euch sind bereit, abzuspringen und zu ergreifen? Du bist bereits abgesprungen und hast losgelassen. Jetzt kannst du abspringen und ergreifen. Halleluja. Halleluja. Und Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für dein Wort, Herr. Und dein Wort heute Morgen an uns ist das gleiche Wort, nur in abgewandelter Form, dass du zu Petrus gesprochen hast, als du gesagt hast, komm, komm auf dem Wasser zu mir. Komm und lauf in dein Wunder hinein. Komm und spring ab von dem, was dein Verstand sagt. Spring ab von dem, was deine Vorstellung sagt. Spring ab von dem, wo du denkst, was geht und was nicht geht. Spring ab und komm zu mir in dein Wunder hinein. In dein Wunder hinein. Halleluja. Halleluja. Wir können es ein bisschen lauter. Halleluja. Danke, Jesus. Und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass deine heilende Kraft heute Morgen hier ist. Ich danke dir, Herr, dass deine wunderwirkende Kraft heute Morgen hier ist, Herr. Die Kraft, die durch die Wunden von Jesus erkauft wurde. Die Kraft, die durch Golgatha erkauft wurde, Herr. Sie ist heute Morgen hier in diesem Raum, Herr. Und dein Wort ist ausgegangen, Herr. Dein Wort ist ausgegangen, Herr. Wir sind abgesprungen und wir haben losgelassen. Wir haben uns dir hingeworfen. Wir haben gesagt, Herr, hier sind wir. Wirke du in unserem Leben. Und jetzt sagen wir, Herr, hier sind wir, um abzuspringen in unser Wunder hinein. Und Vater, so spreche ich jetzt in dem Namen Jesus zu jedem Schmerz, der jetzt hier in einem Körper ist. Du kannst mal gerade die Hand auf die Stelle legen, wo dein Schmerz ist. Ich spreche jetzt zu jedem Schmerz, der irgendwo an einer Stelle hier dieser Körper ist. Und in dem Namen Jesu Christi befehle ich diesen Schmerzen, jetzt diese Körper zu verlassen, in dem Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu Christi. Wenn es an mehreren Stellen ist, dann leg einfach deine Hand auf den Kopf, dann passt es auch. Denk nicht groß drüber nach, dass du alles erledigen musst oder wie auch immer, sondern leg einfach deine Hand auf den Kopf. Ich sage auch in dem Namen Jesu Christi, jeder Geist von Fibromyalgie, chronischen Schmerzen, wandernden Schmerzen, in dem Namen Jesu Christi, verlässt dich jetzt, auch über Livestream, es verlässt dich jetzt, in dem Namen Jesu Christi, Halleluja, Halleluja, danke Jesus, Vater in den Knien, Herr, Herr, göttliche Ordnung in die Knie jetzt hinein, diese Entzündung geht jetzt raus aus dem Knie, in dem Namen Jesus, Halleluja, Halleluja, in Jesu Namen, du ergreifst es jetzt durch das Wort. Das Wort ist der Kontaktpunkt und du ergreifst es in Jesu Namen und dann läufst du in dein Wunder hinein. Und weißt du, wenn ich etwas ausspreche und du ergreifst es, auch wenn ich noch weiter bete für andere Sachen, die dich vielleicht gar nicht betreffen, aber während ich weiter bete, dann lauf du schon in dein Wunder hinein. Tu etwas, was du vielleicht vorher nicht tun konntest. Lauf hinein, wenn deine Knie Probleme hatten, dann lauf hinein in deine Knieheilung. In Jesu Namen. Vater, ich spreche hinein jetzt, Herr, auch in die Schultergelenke, Herr. In Jesu Namen. Da, wo Entzündungen waren, da, wo die göttliche Ordnung durcheinander gebracht worden ist, wo Knochen wie durcheinander waren. Ich sehe das gerade so im Geist. Irgendwas, bei jemandem ist wirklich die Schulter wirklich, im Englischen würde man sagen, geschattert worden, wirklich zerbröselt fast, kann man sagen. In Jesu Namen. Und ich spreche jetzt göttliche Ordnung da hinein, in dem Namen Jesu Christi. Und ich befehle dieser Schulter, ich befehle diesen Schultergelenken, ich befehle jeder Entzündung, jetzt komm in die Ordnung Gottes, in dem Namen Jesu Christi, jetzt in der Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja. Wenn ich was anspreche, dann leg einfach die Hand kurz drauf, ergreif es und dann lauf hinein in dein Wunder, ergreif es, spring ab, ergreif es, das heißt lauf hinein, tu etwas, was du vielleicht vorher nicht tun konntest, in Jesu Namen, Hüften, jetzt in die Ordnung Gottes, Becken, in die Ordnung Gottes, in dem Namen Jesu Christi, Sehnen, Nerven, Bänder, jetzt in die Ordnung Gottes, hier in diesem Raum, überall und über Livestream, in dem Namen von Jesus, Halleluja. Halleluja, Halleluja, ich sehe einen Knoten, der auf der Wirbelsäule sitzt, irgendwie in irgendeiner Form. In dem Namen Jesu Christi, dieser Knoten löst sich jetzt auf durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Ich sehe bei jemandem, da ist ein Blutproblem, etwas, da stimmen die Werte nicht, da ist ein Problem im Blut. In Jesu Namen, es kommt jetzt in die Ordnung Gottes. Ja, es kommt jetzt in die Ordnung Gottes. Niere kommt jetzt in die Ordnung Gottes. In dem Namen von Jesus, Halleluja, die Organe, wir sprechen die Organe jetzt in die Ordnung Gottes hinein. Leber in die Ordnung Gottes. Jetzt in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Bleib nicht passiv, sondern geh hinein. Geh hinein. Geh hinein. Halleluja. Geh hinein. Wenn du nicht weißt, was du tun sollst, dann renn einfach. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Handgelenke. Handgelenke mit Arthrose, Arthritis. Oh, das geht jetzt raus in dem Namen Jesus. Es geht jetzt raus in dem Namen Jesus. Halleluja. Überall hier im Raum. Kiefergelenke kommen in die Ordnung Gottes. Kiefer und auch auch Zähne. Halleluja. Jetzt vor 4 Wochen hatten wir das Zeugnis von einer Frau, die Zahnschmerzen hatte und der Zahn hat auch gewackelt. Und nach dem Gebet war der Zahn wieder vollkommen fest und die Schmerzen waren weg. In Jesu Namen, Herr, wir setzen es frei, Herr. Vater, deine Wunder in den Zähnen. Halleluja. Bist du dabei? Bist du dabei zu ergreifen? Weißt du, du kannst auch etwas ergreifen, was ich nicht anspreche. Das ist auch erlaubt. Halleluja. Weil die heilende Kraft ist jetzt da. Halleluja. Beginnt einfach im Geist auch zu beten. Beginnt im Geist zu beten. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Wunderkraft, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass in dir der Sieg ist, auch über jeden Geist von Krankheit. Egal, wie diese Krankheiten heißen mögen, die heute Morgen hier vertreten sind oder über Livestream, Herr, sie müssen jetzt weichen. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Halleluja. Ich sehe jemanden, der hat einen Tumor, muss nicht bösartig sein, aber auf jeden Fall ein Gewächs unter der Achsel oder im Oberarmbereich, da ist in diesem oberen Bereich Richtung Achsel, in Jesu Namen, das löst sich jetzt auf. Durch die Kraft Gottes. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Leg einfach deine Hand drauf und dann nimm die Hand wieder weg und dann fühle, was sich verändert hat. Halleluja. Sei wie ein Kind. Sei wie ein Kind. Du ergreifst es wie ein Kind. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Weißt du, du kannst dabei Spaß haben. Das ist auch wichtig. Das ist wichtig. Sehnenscheidenentzündung geht jetzt. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Bei mehreren Personen sind Magen-Darm-Probleme. In Jesu Namen, die Kraft Gottes geht jetzt hinein da. Halleluja. Leg einfach deine Hand da drauf. In Jesu Namen, da kommt jetzt göttliche Ordnung hinein in den Magen-Darm-Bereich in dem Namen Jesus. Halleluja. Da, wo kreative Wunder gebraucht werden. Kreative Wunder im Unterleib zum Beispiel. In Jesu Namen, ich setze jetzt die kreative Kraft Gottes frei. Im Unterleib, in dem Namen Jesu Christi. Ich rufe das Nichtsein ins Dasein. Das, was nicht war, das es ist. In Jesu Namen. Und ich befehle das, was nicht sein soll, sich jetzt aufzulösen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das sind Schrumpfungswunder auch heute Morgen. Schrumpfungswunder. Halleluja. Schrumpfungswunder. Halleluja. Danke, Jesus. Ja, Schilddrüsenknoten. Es sind mehrere Personen mit Schilddrüsenknoten heute Morgen. Diese Schilddrüsenknoten, die weichen jetzt in Jesu Namen. Die gehen jetzt raus. Die gehen jetzt raus. In dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Ergreif es. Ergreif es. Ergreif es. Spring ab. Spring ab im Glauben. Halleluja. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Starker Kopfdruck. Immer wieder starker Kopfdruck, wie so ein Schraubstock um deinen Kopf herum. Im Namen Jesus, das weicht jetzt. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Diabetes, raus aus den Körpern. Oh, Shakaramanda, lalala. Halleluja. Wie viele von euch ergreifen ihr Wunder? Irgendwie, manche lassen nach mit dem Ergreifen. Halleluja. Ergreif es. Ergreif es. Weißt du, was du brauchst? Ergreif es heute Morgen. Ergreif es in Jesu Namen. Ohne fixiert zu sein, aber ergreif es einfach. In Jesu Namen. Hashimoto muss gehen. Parkinson muss gehen. HIV muss gehen. MS muss gehen. Krebs muss gehen. In dem Namen Jesus. Corona muss gehen. In dem Namen Jesus. Allergien müssen gehen. In dem Namen Jesu Christi. Halleluja. Die Glasknochenkrankheit muss gehen jetzt. In dem Namen Jesus. Gleichgewichtsstörungen müssen gehen. In dem Namen Jesus. Dieser ständige Hang zu Infektionen. Er muss deinen Körper verlassen jetzt. In dem Namen Jesu Christi. Osteoporose. In dem Namen Jesus. Geht jetzt. Verlässt deinen Körper. Schlafapnoe. In Jesu Namen. Raus aus deinem Körper. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Eierstöcke kommen in die Ordnung Gottes jetzt. In dem Namen Jesu Christi. Danke, Vater. Cholesterin werden normalisieren sich jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja, Halleluja. Ja, ich selber, jemand ist auch im Gehirn, da ist wirklich diese chemische Balance, chemische Stoffe im Gehirn, es stimmt irgendwie die Balance nicht richtig und das macht dir ziemlich Probleme. Und ich setze jetzt die kreative Kraft Gottes frei in deinem Gehirn, dass dieses Gehirn in die Ordnung Gottes kommt jetzt in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja. Ohne, dass sich irgendjemand die Hand auflegt, Gott kommt zu dir und legt dir die Hand auf. im Namen Jesu Christi. Halleluja. Stottern, Sprachstörungen, das habe ich stark. Sprachstörungen müssen weichen in dem Namen Jesu Christi. Jede Sprachstörung weicht jetzt in der Kraft des Heiligen Geistes. Er legt dir die Hand auf und ergreif es im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Halleluja. Wenn es dein Kind ist, leg ihm die Hand auf oder im Geist, wie auch immer. Wenn es im Kinderdienst ist, dann leg ihm im Geist die Hand auf. In Jesu Namen. Aber nimm das in Anspruch. Halleluja. Halleluja. Ganglione lösen sich auf. In Jesu Namen. Überbeine lösen sich auf. Hallux löst sich auf. In dem Namen Jesus. Danke, Herr, für deine kreative Kraft, Herr. Geschwüre lösen sich auf jetzt. In dem Namen Jesus. Jede Bewegungseinschränkung. Wenn du Bewegungseinschränkung hattest, irgendwo in deinem Körper, dann leg einfach mal deine Hand auf die Stelle, wo die Ursache war. Und ich sage jetzt, in dem Namen Jesu Christi, löst sich diese Bewegungseinschränkung jetzt auf. In Jesu Namen. Halleluja. Und jetzt möchte ich wirklich, dass du an dieser Stelle, weil das ist ein Punkt, wo du das sehr gut tun kannst, ich möchte, dass du jetzt wirklich in dein Wunder da hineinrennst und dass du jetzt, wenn ich bis drei zähle, dass du dann beginnst, etwas zu tun, was du vorher vielleicht so nicht tun konntest oder nur mit Schmerzen tun konntest, in Jesu Namen, du tust es einfach im Glauben, weißt du, du tust es im Glauben, nicht um irgendwas zu testen, sondern du tust es im Glauben, du läufst heute Morgen in dein Wunder hinein, da ist eine Wolke von Wundern hier, die im Raum da ist, du musst nur hineinlaufen, es ist ein geistlicher Raum und deswegen musst du hineinlaufen und so in dem Namen Jesus sage ich jetzt diese Bewegungseinschränkung, verlassen jetzt diese Körper vollständig. 1, 2, 3. Geh hinein in Jesu Namen. Jetzt ist an dir. Wenn du jetzt nichts machst, dann bist du selber schuld. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Sondern tu etwas, was du vorher nicht tun konntest, in Jesu Namen. Wenn du deine Knie vorher nicht bewegen konntest, beweg deine Knie. Wenn du Treppensteigen nicht richtig konntest, dann steig die Treppen. Wenn du Schmerzen hattest beim Bewegen der Halswirbelsäule, dann beweg deine Halswirbelsäule. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Wenn du dein Rücken nicht beugen konntest, beug einfach deinen Rücken. Wenn du nicht runter zu den Zehenspitzen kamst, dann schau, wie weit du jetzt runterkommst, in Jesu Namen. Lauf hinein in dein Wunder. Lauf hinein in dein Wunder. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Jetzt. Überall im Raum. Halleluja. In Jesu Namen. Danke, Herr, für deine Wunderkraft, Herr. Halleluja. Danke für deine Wunderkraft. Überall im Raum. In Jesu Namen. Lauf hinein. Lauf hinein. Lauf hinein. Lauf hinein. Lauf hinein. Lauf hinein. Lauf hinein. Lauf hinein. Egal, was es ist. Auch wenn du Augenprobleme hattest, leg dir die Hand auf die Augen, sag im Namen Jesus, jetzt gehen diese Augenprobleme, sie verlassen dich jetzt in dem Namen Jesu Christi, gehen jetzt raus in Jesu Namen, jede Sehstörung, jeder Schleier, jede Doppelsichtigkeit, jede Punkte, jede Blitze, alles was immer die Sehstärke verschlechtert oder verhindert, in Jesu Namen, es weicht jetzt von den Augen, in Jesu Namen, 1, 2, 3. Jetzt schau in dein Wunder hinein, schau in dein Wunder hinein, schau in dein Wunder hinein, schau in dein Wunder hinein. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Schau in dein Wunder hinein, gerade jetzt, schau da hinein in dem Namen von Jesus. Schau da hinein in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Geh hinein, weißt du, wenn dich was nicht betrifft, dann kümmere dich nicht drum, sondern geh in dein Wunder hinein. Vielleicht hast du ein Ohrproblem, dann leg dir die Hand in dein Ohr rein oder den Finger in dein Ohr. Nimm deinen Finger in dein Ohr rein. Ja, gerade jetzt. Nimm deinen Finger in dein Ohr rein, wenn du schwerhörig warst. Wir sagen jetzt in dem Namen Jesus, in dem Namen Jesu Christi, ich befehle diesem Ohr jetzt aufzugehen, diesen Ohren jetzt sich zu öffnen, in dem Namen Jesu Christi. Und wir sagen jetzt normale Hörfähigkeit in Jesu Namen. Halleluja. 1, 2, 3. Finger raus, schnipp an deinem Ohr und hör, ob es klarer geworden ist. Halte Ausschau nach deinem Wunder. Geh hinein in dein Wunder. Geh hinein in dein Wunder. Da ist die Wunderkraft Gottes. Da ist die Wunderkraft Gottes. Halleluja. Da ist der Raum der Wunder. Ja, jetzt lagert sich's immer mehr. Geh hinein da. Geh hinein da. Halleluja. Egal, weißt du, ganz egal, wie lang die Ärzte gesagt haben, dass es schon ist, ganz egal, wie lang das Problem schon da war. Jetzt gehst du heute Morgen hinein. Du gehst auf dem Wasser direkt hinein in dein Wunder. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich sehe noch das Wort Eierstockkrebs in Jesu Namen. Wenn dich das betrifft, dann leg einfach jetzt deine Hand auf deinen Unterleib und ich sage jetzt in dem Namen Jesu Christi, dieser Krebs löst sich auf und vertrocknet in Jesu Namen. Diese Krebszellen sterben ab in dem Namen Jesu Christi. Da ist der Sieg, der den Krebs überwunden hat. Jesus Christus, unser Glaube. Halleluja. Geh da hinein im Glauben. In Jesu Namen. Geh auf dem Wasser. Halleluja. Schmerzen, jede Art von Schmerzen. Jede Art von Schmerzen. Ich sage jetzt, jede Art von Schmerz verlässt dich jetzt. In dem Namen Jesus. Jetzt. Eins, zwei. Leg die Hand auf die Stelle, wo der Schmerz war. In dem Namen Jesus. Jetzt raus. In Jesu Namen. Nimm die Hand weg. Bewege es. Und schau. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Geh hinein. Geh hinein. Geh hinein. Geh hinein. Geh weiter hinein. Jesus sagt, komm. Jesus sagt, komm. Und du steigst aus dem Boot aus und du kommst. Und du bewegst dich hinein in das, was er für dich hat. Du kommst. Du kommst wie ein Kind. Du kommst wie ein Kind. Du kommst wie ein Kind und nimmst dein Wunder. Halleluja. Du kommst wie ein Kind. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wer hier im Raum, du bist gekommen. Du bist gekommen, weil Jesus dich gerufen hat. Du bist auf dem Wasser gegangen. Wer hier im Raum merkt, dass Schmerzen, Bewegungseinschränkungen oder irgendwelche Beschwerden sonst körperlicher Art dich entweder komplett jetzt bereits verlassen haben oder sie sind deutlich weniger geworden, als sie vorher waren. Ja? Dann wink einfach mal mit der Hand. Dann wink einfach mal mit der Hand. Halleluja. Das sind künstliche Blumen, nur zur Info. Okay? Da funktioniert der Riechtest nicht. Ja, nicht, dass er denkt, dass er sein Wunder nicht empfangen hat, weil er nichts riecht. Halleluja. Du hast es gerochen. Du hast den künstlichen Geruch gerochen. Erzähl mal, was ist passiert? Komm, wenn du gerade da bist, dann erzähl doch einfach mal gerade. Was war denn das Problem? Ich kann seit 25 Jahren nicht riechen. Okay. Und kann mich nur an Gerüche erinnern, aber nicht riechen. Okay. Und als du erzählt hast, mit dem, das auch zu tun, auch zu begegnen, ist ja diese Blume aufgefallen. Ja, okay. Genau. Und dann bist da hingegangen? War das jetzt mein Weg, hierher zu gehen und das zu riechen. Und du hast jetzt diesen Geruch von, also du wusstest, bevor ich gesagt habe, dass es künstliche Blumen sind, wusstest du, dass es künstliche sind, weil du das gerochen hast. Ganz genau. Halleluja, Amen. Ja, Amen. Preis den Herrn, das heißt, Gott hat deinen Geruchssinn wiederhergestellt. Nach 25 Jahren. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Ist Gott nicht gut? So musst du sein. Das ist ein Vorbild. Also er ist im Glauben wie ein Kind. Er hat einfach das gemacht, was Gott ihm sagt. So wie er mir damals gesagt hat, geh zu dieser Frau hin und lass von dir ihr beten und dann wird es gut werden. So hat er die Blume gesehen und hat gesagt, hey, ich gehe zu dieser Blume und da werde ich riechen. Amen. So stark. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Wer hat alles festgestellt, dass Schmerzen dich verlassen haben oder weniger geworden sind, Bewegungseinschränkungen oder irgendwelche anderen Beschwerden? Ich möchte mal alle die Hände sehen. Einfach, ich fange mal hier an. Wer hat es hier drüben? Hier einer, da einer, da einer, da einer, da, da, da, da, da hinten. Wer hat es hier alles? Da auch, ja, da auch, da, da, dort, dort drüben auch, bei dir, Halleluja. Da ganz hinten sind da auch welche, das kann ich von hier schlecht sehen. Im hintersten Block sind da auch welche. Wink einfach mal mit der Hand, Halleluja. Danke, Jesus, danke, Jesus. Pass mal auf, wir machen es einfach mal so. Wer von euch hatte diese Beschwerden, die jetzt weggegangen sind? Wer von euch hatte diese Beschwerden, was auch immer es war, Schmerzen, Bewegungseinschränkungen oder andere Beschwerden? Und es ist so, dass das, was gewesen ist, jetzt 100% weg ist. Komm einfach mal ganz schnell nach vorne und erzähl, was passiert ist. Da, wo es einfach jetzt 100% weg ist, das, was vorher war. Kommt einfach alle, nicht einzeln, sondern einfach alle hintereinander. Ihr könnt euch hier aufstellen, dann kann einer nach dem anderen erzählen. Kommt einfach nach vorne. Gebt mir mal einen Applaus. Halleluja, dass sie mutig sind. Komm einfach nach vorne. Wenn du einfach feststellst, die Beschwerden sind weg, komm einfach ganz schnell nach vorne und erzähl, was passiert ist. Komm einfach nach vorne und erzähl, was passiert ist. Und weißt du, während die Wunder erzählt werden, könnt ihr auch noch weiter empfangen. Verstehst du? Du kannst immer weiter empfangen, weil das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Amen. Halleluja. Was hast du uns zu weissagen? Ich bin heute Morgen aufgestanden. Wir brauchen ein bisschen mehr Mikro. Als ich heute Morgen aufgestanden bin, hatte ich einen verkürzten Muskel, also so eine Verspannung hier unterm Knie. Okay. Man hat das auch richtig gesehen. War so richtig. Das hat man gesehen. Ja. War so ein Zug drauf. Und das ist jetzt komplett weg. Halleluja. Und dann hatte ich noch Zahnschmerzen, immer so intervallmäßig. Und oh, stimmt. Das hast du gestern erzählt. Die sind jetzt vorhin, also sind weg. sind weg. Yeah. Halleluja, yeah. Preis yeah. den Herrn. Danke, Jesus. Amen. Halleluja, was ist bei dir passiert? Ich habe Schmerzen in der Halswirbelsäule gehabt und die sind total weg. Halleluja. Wie lange hattest du die Schmerzen gehabt? Ach, die habe ich jahrelang schon durch den Tinnitus ist es gekommen. Okay, und jetzt sind die Schmerzen völlig weg? Die sind weg, ja, total. Halleluja, ja, preis den Herrn. Gott ist gut, Amen. Preis den Herrn. Was ist bei dir passiert? Die Schmerzen sind vollständig verschwunden. Welche Schmerzen? Und zwar in der linken Schulter, wenn ich jetzt hier hinten rauf, also die kreisende Bewegung mache. Ja. Und ich denke, dass es vielleicht nachts vom Liegen war. Wie lange hattest du das? Einige Wochen auf jeden Fall. Okay, einige Wochen. Und jetzt sind die Schmerzen völlig weg? Völlig weg. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Amen. Was ist bei dir passiert? Haben Sie gesagt, greifen. Und dann ergreifen, immer, ja? Ja, ich habe meine Zwillinge gegreift und dann habe gebrochen. Deine Zwillinge ergriffen? Ja, ich habe Gott gebeten. Willst du schwanger werden oder wie? Ja, zwei Zwillinge. Aber du hast auch einen Mann, oder? Ja. Ja, und okay. Dann und dann habe ich im Bauch habe ich gebrochen. Ich weiß nicht was, ich habe Probleme im Bauch. Hattest du Schwierigkeiten, Kinder zu bekommen? Ja. Wie lange hast du versucht, Kinder zu bekommen? Seit langem, also ja. Viele Jahre. Ja. Okay. Und dann habe ich auf meinen Bauch gebetet, so angefasst. Ja. Und dann habe ich angefangen zu gebrochen. Da ist irgendwas rausgekommen. Ja. Okay, ja. Wahrscheinlich war das ein Geist, vielleicht ein Geist der Unfruchtbarkeit, sowas gibt's. Kann sein. Weiß nicht. Vater, im Namen Jesus, ich danke dir, Herr, dass du diesen Geist zerbrochen hast, gebrochen hast, in dem Namen Jesus, und dass sie frei und los ist, Herr. Und ich setze göttliche, übernatürliche Fruchtbarkeit jetzt frei durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Jesus. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Was ist bei dir passiert? Ich kann jetzt besser Treppen steigen. Aha. Ich habe es gerade probiert. Wo waren die Probleme? Also Knieprobleme? Links in der Hüfte. In der Hüfte hattest du Probleme. Aha. Okay. Bist du da operiert worden in der Hüfte? Nein. Nee. Ja. Aber wie lange hast du die Probleme schon? Schon einige Zeit. Ich weiß es. Also auf jeden Fall muss ich immer, manchmal gehe ich auf alle Viere hoch. Oh, wow. Ja. Das ist heftig, aber, wenn du Treppen steigst. Ja, aber wenn niemand zuschaut. Gell? Ja, sonst, ja. Du musst es jetzt nicht vormachen, weil jetzt hat sich jetzt verändert? Was hast du gemacht? Dass ich links mit dem linken Bein auch hoch kann. Sonst bin ich immer mit dem rechten zuerst, dann das linke nachgeholt. Okay, und jetzt funktioniert es auch beim linken wieder. Ja. Okay, zeig mal, was du machen kannst. Guck mal, hier haben wir eine Treppe. Das ist ein bisschen arg hoch, aber geht trotzdem. Halleluja, preis den Herrn. Danke, Jesus. Geht's? Wow, super. Juhu. Halleluja, preis den Herrn, Amen. Wie lange konntest du das schon nicht mehr machen? Ein paar Jahre. Ein paar Jahre ging es schon nicht mehr. Halleluja, danke Jesus, Amen. Halleluja, geben wir ihm die Ehre. Halleluja, wer möchte noch kurz erzählen, was sich gerade jetzt verändert hat? Du wolltest erzählen. Ich wollte sagen, für mich hat man gestern wegen Diabetes gebetet. Okay. In Heilungsräumen und gestern Abend habe ich mich gemessen. Okay, ich habe nur Medikamente genommen, aber normal sind es trotz Medikamente höher und habe 104 gehabt, geschnaubt. Wow. Und wie viel hast du normalerweise abends? Normal ist viel höher. Also was heißt es viel höher? Wie viel? 150 sowas. 150? Bereich, ja. Und gestern nach dem Heilungsgebet, gestern Nachmittag war es nur noch 104? Ja, gestern Abend. Ja. Gestern Abend, genau. Ja. Preis den Herrn. Halleluja. Wow. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wer möchte noch was erzählen, was passiert ist? Was ist bei dir passiert? Also meine Augen haben sich definitiv verbessert. Jetzt gerade? Ja. Halleluja. Ich konnte früher überhaupt nicht diese ganz kleinen Ziffern bei meiner Passion-Bibel. Lass mal sehen. Oh, das ist wirklich klein, du. Wow, da ist echt eine kleine Schrift. Genau, Hammer. Und jetzt kann ich die wirklich scharf erkennen. Wow. Das ist ein großer Unterschied. Amen. Danke, Jesus. Ja, Amen. Gott hat dich definitiv von Weitsichtigkeit geheilt. Weil bei der Nähe, da würde ich schon fast Schwierigkeiten kriegen. Halleluja. Weißt du noch? Ich hatte so oft Schmerzen in meinem Kopf, Kopftraumas und der Rückenknoten. Ja. Und also jetzt kam wirklich so eine Zuversicht und Glaube, dass es Frieden. Hattest du Beschwerden, als du herkamst, auch Schmerzen? Ja, ja. Und jetzt, wie ist es jetzt? Ist es weg? Weg, Halleluja. Ja, Halleluja. Preis den Herrn, gib mir Jesus die Ehre. Wer möchte noch was erzählen, was Gott getan hat? Wer möchte noch was erzählen, was jetzt gerade passiert ist? Halleluja. Möchte noch jemand hier drüben erzählen? Ich gehe mal darüber. Ja, was ist bei dir passiert? Also ich habe auch schon lang Schmerzen im Brust- und Rückenbereich, brennende und immer wieder wechselnde Schmerzen im Körper. Und die Schmerzen hier im Brust- und Rückenbereich, die sind jetzt weg. Sind weg? Ja. Das heißt, du hattest die noch, als du hierher kamst heute? Ja. Und wie lange hattest du die? Wie viele Jahre? Zwei Jahre. Zwei Jahre. Ja. Und jetzt sind sie komplett weg? Jetzt sind sie weg. Halleluja. Preis den Herrn. Ist Gott gut, oder? Halleluja. Nochmals. Ich habe auch immer wieder mal Darmschmerzen. Darmprobleme auch, das hatte ich vorher, ja. Schleim im Hals, ja. Das ist noch da und die Darmschmerzen, die sind auch noch nicht weg. Sind noch nicht weg? Nein. Sind sie schon besser geworden, oder? Jetzt gerade auch etwas besser. Jetzt sind sie etwas besser. Pass mal auf, steh mal auf, weil Gott ist bereits da mit seiner heilenden Kraft und ist bereits am Wirken, weil die gehen jetzt nämlich voll ins Ganze. In Jesu Namen, Halleluja. Ich befehle jeder chronischen Darmentzündung, Verdauungsstörungen, Halleluja, Morbus Crohn, in dem Namen Jesus, komm raus aus diesem Darmbereich jetzt, in dem Namen Jesu Christi. Vollkommen frei, in Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Machen wir es so? Halleluja. Wie fühlt es sich denn jetzt an? Leicht. Leicht? Leicht. Amen. Preist den Herrn. Amen. Da stellen wir uns drauf. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Wer möchte noch was erzählen, was Jesus getan hat? Noch jemand, der was erzählen möchte, streck einfach kurz. Wenn noch jemand erzählen möchte, was Jesus getan hat. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Okay. Was ist bei dir passiert? Ja. Ich hatte ja vor 5 Wochen einen Skiunfall. Der Oberarm wurde genagelt und 9-mal verschraubt, sodass ich den Arm wieder bewegen kann. Und durch das Fixieren über 3 Tage konnte ich den Arm... Also es war wie eine Blockade, aber das ist so, die Muskel bricht dann mehr oder weniger von der Leistung her zusammen und man kann dann verschiedene Bewegungen nicht mehr machen. Und jetzt habe ich gespürt, wie ich den Arm wieder viel besser bewegen kann. Also das heißt, ich kann jetzt auch wieder hoch an den Kopf, das konnte ich vorher überhaupt nicht, da konnte ich nur bis zum Hals fassen. Also ich merke, wie der Arm jetzt auch die Kraft wieder bekommt und die Schmerzen sind weg. Und was ich gar nicht konnte, war eigentlich den Arm auf den Rücken legen. Wow. Danke, Jesus. Amen. Das hat Gott jetzt gerade gemacht. Halleluja. Geben wir Jesus die Ehre. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Komm, stehen wir nochmal alle auf zusammen und geben wir Jesus nochmal so richtig Ehre. Danke, Jesus. Danke für dein Wirken, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für alles, was du tust. Danke für all die Wunder, die wir gerade testen konnten, Herr. Danke für all die Wunder, die man vielleicht nicht testen konnte, wo man jetzt noch nicht sagen kann, was passiert ist. Aber Herr, es wird festgestellt werden. Die Ärzte werden es feststellen, Herr. Wir werden es feststellen. Und wenn wir es feststellen, dann werden wir eine E-Mail schreiben an wunder@glorylife.de. Amen. Halleluja. Sag mal wunder@glorylife.de. Okay? Also schreib eine E-Mail von dem, was Gott getan hat, weil das ermutigt wieder viele andere. Weil weißt du, manche Sachen kann man eben erst nach einer bestimmten Zeit wirklich endgültig sagen, aber dann, weißt du, manchmal ist es schade, wenn Leute dann einfach nicht erzählen, was Gott getan hat und du kriegst es dann irgendwann mal, einmal war ich in Hamburg, nach einem Jahr war eine Frau, die kam und erzählte, übrigens vor einem Jahr, als du da warst, hatte ich Krebs im Endstadium und die Ärzte gaben mir noch 6 Wochen zu leben, aber ich lebe immer noch und die Ärzte sagen, der Krebs hat sich verkapselt und macht nicht mehr weiter. Halleluja. Dann sage ich, warum hast du mir da keine E-Mail geschrieben? Sagt sie, ja, habe ich vergessen. Also, wunder@glorylife.de. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Komm, streck nochmal deine Hände aus, Vater. Ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Raum der Wunder, Herr. Herr, unsere Wunder sind zum Greifen nahe, Herr. Wir springen ab im Glauben, Herr. Halleluja. Vater, auch Wunder, Herr. Herr, die den körperlichen Bereich übersteigen, Herr. Wunder, Herr, im Bereich Finanzen, Herr. Wunder, Herr, im materiellen Bereich, Herr. Herr, wir steigen aus dem Boot unseres Verstandes, Herr. In jedem Bereich. Ich glaube, manche müssen aussteigen aus dem Boot ihres Verstandes, auch in Bezug auf Finanzen, auch in Bezug auf materielle Dinge, wo vielleicht der Feind dir gesagt hat, wie soll das gehen, wie soll das werden? Jetzt ist das Rapsöl so teuer geworden. Jetzt, wovon soll ich noch backen? Wie soll ich es noch machen? In Jesu Namen, weißt du, Gott hat alle Möglichkeiten. Amen. Gott hat alle Möglichkeiten. Halleluja. Er kann übernatürlich Rapsöl in deiner Pfanne produzieren oder was auch immer. Er kann dein Auto mit Rapsöl fahren lassen oder was auch immer. Aber probier es nicht aus, es sei denn, der Heilige Geist sagt es dir in Jesu Namen. Aber weißt du, seine Wege sind nicht unsere Wege. Halleluja. Er hat Möglichkeiten, die jenseits unserer Möglichkeiten sind, Herr. Und wir steigen ein in diesen Raum der Wunder. Hey, mach mal zum Schluss mal so bewusst noch so mal so einen Schritt einfach, wo du sagst, ich trete ein aufs Wasser, in den Raum der Wunder, in die Wolke der Wunder. Ich ergreife Gottes übernatürliche Wege, jenseits meines Verstandes. Ich bin wie ein Kind und ich ergreife, Papa, was du für mich hast. In Jesu Namen. Ich muss es nicht verstehen. Ich muss es nur glauben. Und ich glaube dir, weil du gut bist und du machst es. Mein Papa wird schon richten. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Geben wir unserem Papa die Ehre, unserem Vater im Himmel. Er ist wunderbar. Danke, Jesus, für den Raum der Wunder, Herr. Danke, Herr, dass diese Wunder von hier auch ausgehen, Herr, und sich multiplizieren, Herr. Halleluja. Wie von euch wollen die Wunder weitertragen, auch an andere um dich herum. In Jesu Namen, Vater, wir setzen deine Wunderkraft frei, Herr, dass sie sich multipliziert durch jeden Einzelnen, der heute hier diesen Gottesdienst besucht hat, Herr. Herr, wir sagen durch jeden Einzelnen, bis zum nächsten Wundergottesdienst, sagen wir, dass mindestens ein weiteres Wunder, kreatives Wunder, Heilungswunder, Finanzwunder, was auch immer hervorkommt. Mindestens eins. In Jesu Namen. Aber manche, du kannst auch gierig sein und kannst auch 3 ergreifen oder 5 oder 10 oder 30-fach oder 60-fach oder 100-fach. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn, ihr Lieben. Und jetzt, ihr Lieben, wollen wir noch zusammen wirklich geben hinein in diesen Wunderboden. Wir wollen säen in den Wunderboden. Weißt du, heute Morgen darfst du eine Wundersaat ausbringen. Und wenn du glaubst, dass Gott hier wirkt, dann empfehle ich dir wirklich auch zu säen. Weil Jesus sagt, wenn du auf gutem Boden säst, dann wirst du von diesem Boden wieder empfangen. Und weißt du, heute Morgen ist es ein Wunderboden. Und ich sag dir, Gottes Möglichkeiten sind wirklich übernatürlich. Du kannst die Musik ein bisschen leiser machen im Hintergrund. Gottes Möglichkeiten sind wirklich übernatürlich. Wir machen mal diese Folie ran, die ich gesagt habe. Genau. Weil schau mal, hier proklamieren wir zusammen, was Gott gemäß seinem Wort übernatürlich tut. Nämlich zum Beispiel, wenn wir einfach Zehntengeber sind, was er dann tut, gemäß seinem Wort. Oder wenn wir finanziellen Samen für die Dinge des Reiches Gottes säen. Das ist nämlich der Hammer. Der Zinssatz für deine Einlage im Himmel ist nämlich nicht 0,1% oder minus 0,5% oder so irgendwas, sondern ist 3.000, 6.000 oder 10.000%. Das sagt die Bibel. 30-fach, 60-fach, 100-fach. Amen. Das sind Gottes übernatürliche Möglichkeiten. Das heißt, heute Morgen möchte ich einfach, dass wenn du jetzt dieses Saatkorn säst, dass du es wirklich bewusst in diesen Wunderboden hineinsäst, dass du den Heiligen Geist fragst und sagst, Heiliger Geist, was soll ich hineinsäen in den Wunderboden? Und er wird es dir ganz genau zeigen. Er wird es dir vor Augen malen, so wie er vorher Ralf, genau, dem Ralf gesagt hat, dass er hier auf diese Blume zugehen soll. So zeigt er dir jetzt innerlich, was du geben sollst, was du säen sollst, das Saatkorn. Er zeigt dir die Höhe des Betrags. Und dann tust du es einfach säen im Glauben in diesen Wunderboden. Und dann erwartest du, dass dieser Wunderboden tatsächlich so produziert, wie es das Wort Gottes sagt. Du verstehst es vielleicht nicht mit deinem Verstand, wie es geht. Ja? Ein Zehntengeber versteht nicht, wie das funktioniert, dass man 10% weggibt von seinem Geld und am Ende mehr hat. Aber es ist so. Ich probiere es seit 28, 29 Jahren aus, seitdem ich überhaupt verdiene, probiere es aus und es funktioniert. Amen. Und ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber es funktioniert. Amen. Es funktioniert 100%. Halleluja. Preis den Herrn. Genauso funktioniert es, dass wenn du im Glauben Saatkörner säst in den Wunderboden, dass sie dann 30, 60, 100-fach Frucht bringen. Wir haben so viele Zeugnisse auch von dem, wo es tatsächlich auch genau dieser Betrag nachher war, mit dem Gott sozusagen die Ernte gesegnet hat. Aber weißt du, wie macht Gott es? Ich weiß es nicht, aber er macht's. Amen. Also lass uns es gemeinsam proklamieren zum Anfang. Und zwar das obere und das untere. Als Zehntengeber proklamiere ich heute, Der Herr der Heerscher hat die Fenster des Himmels über mir geöffnet und er gießt finanziellen Segen über mir aus bis zum Übermaß. Der Herr der Heerscharen bedroht den Fresser über meinen Besitz, sodass all mein Eigentum bewahrt bleibt und alle meine Geschäfte, Anlagen und Investitionen Frucht bringen. Alle Menschen um mich herum werden mich deshalb glücklich preisen. Das ist Maleachi 3 übrigens, nur dass du es weißt. Ja? Jetzt proklamieren wir gemäß den Worten von Jesus, als Sämann von finanziellen Samen für die Dinge des Reiches Gottes proklamiere ich. Ich lege hiermit finanzielles Saatgut auf mein himmlisches Bankkonto. Der Zinssatz dafür beträgt 3.000, 6.000 oder 10.000%. Mein himmlischer Vater wacht über mein Bankkonto im Himmel, garantiert meine Einlagen und durch Glauben rufe ich unter der Führung des Heiligen Geistes jederzeit von meinem himmlischen Bankkonto ab, was hier auf der Erde gebraucht wird. Amen. Und jetzt nimmst du es, du ergreifst und sagst, ich bin wie ein Kind. Mein Verstand muss nicht verstehen. Aber ich bin wie ein Kind und ich tue das, was er mir zeigt. Wenn du hier live vor Ort bist, dann hast du die Möglichkeit, entweder in bar zu geben, wenn du den Betrag dabei hast, den er dir gezeigt hat. Wenn nicht, dann kannst du eine Verpflichtungserklärung ausfüllen, die unter deinem Stuhl liegt. Die eine Hälfte tust du in den Eimer rein, die andere Hälfte nimmst du mit nach Hause und überweist dann in den nächsten Tagen. So bist du frei zu geben, was er dir zeigt. Auch wenn du eine Spendenbescheinigung möchtest am Ende des Jahres, dann ist es besser zu überweisen. Ansonsten hast du, wenn du über Livestream zuschaust, die Möglichkeit zu überweisen per IBAN, einfach per normaler Überweisung, oder du kannst die PayPal-Möglichkeit, die angezeigt wird, nutzen, oder aber du kannst auf unsere Homepage gehen und dort bei dem Geben-Button kannst du deine Kreditkartendaten benutzen, um darüber zu geben. Also tu das, was er dir zeigt, sei ihm gehorsam, und wir wollen jetzt gleich, wenn wir die Sammlung eingenommen haben, wollen wir nochmal drüber beten und wirklich das freisetzen, was wir gerade auch proklamiert haben, in Jesu Namen. Amen. Okay, gebt ihr einmal durch und tut einfach, was der Heilige Geist euch gezeigt hat. Okay? Preist den Herrn. Während ihr es durchgebt, kurz noch eine Info für alle die sich vorstellen könnten, in dem Dienst des Mentoring, der Begleitung von Menschen, die sich neu bekehren hier in unseren Gottesdiensten, die sich neu für Jesus entscheiden, daran mitzuwirken. In 14 Tagen, heute in 14 Tagen im Anschluss an den Gottesdienst und den Empfang für die Neuen, mache ich eine Mentoring-Schulung für alle die da in diesem Dienst entweder schon mit dabei sind, die schon da tätig sind, oder aber die sich auch vorstellen können, da in Zukunft tätig zu werden. Dann sei einfach mit dabei, das wird in 14 Tagen sein, nimm dir den Termin jetzt schon vor, 24. April im Anschluss an den Gottesdienst, Treffen für alle Mentoren für Neubekehrte. Okay, super. Gut, wir geben die Eimer weiter durch. Und ja, pass auf, wir machen es jetzt gerade so, während ihr die Eimer weiter durchgebt, Pastor Slava, kannst du kurz nach vorne kommen und erzählen, weil wir haben heute einen Pastor hier bei uns, der war schon mal auch hier. Komm ruhig nach vorne, genau. Und er kommt aus Odessa, aus der Ukraine, beziehungsweise hat auch eine Gemeinde in Nikolajew, und er hat hautnah den Ukraine-Krieg miterlebt, die letzten Wochen, und er hat ganz, ganz viele Wunder Gottes auch darin erlebt. Er ist bei der Tatjana im Glory House schon seit einigen Monaten und hat in der Ukraine schon viele Wunder erlebt, und wir sind froh und dankbar, dass er gut mit seiner Familie rausgekommen ist, dass alle da sind. Deine Frau ist auch da, oder? Ist auch deine Frau, oder? Ja, komm auch dazu, genau. Ja, und der Sohn auch, genau, kommt die ganze Familie. Die Tochter ist in Belgien, habe ich gehört. Genau, kommt einfach alle nach vorne. Gebt mir mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Und wir wollen einfach mal, herzlich willkommen, wir wollen einfach mal kurz hören, was Sie zu erzählen haben, weil Sie haben einige starke Zeugnisse, wie Gott Sie bewahrt hat, wie Engel gewirkt haben, auch mitten im Krieg. Und wir wollen einfach mal hören, was Sie zu sagen haben. Tatjanas Mikro auch, bitte. Was ощущал во время войны. Ну, я хочу поблагодарить всех за прием, за и ту группу, команду молитвенную, которая молилась за нас, потому что Бог отвечает на молитвы. Ich möchte also zuerst allen danken für sehr herzlichen Empfang für eure Gebete, denn Gott also Gott hat uns sehr beschützt, er hat alle also Gebete erhört. Уже некоторое время мы общаемся в онлайн-группе с Татьяной и с командой, которая там. И мы молимся друг за друга, мы имеем хорошее время, и помазание, оно течет. Und seit einiger Zeit, also wir sind dann auch dann in Glory Life also online angeschlossen in unserer Gruppe und wir beten füreinander und die Kraft Gottes fließt. И я для себя открыл, что пастору надо держать свой дух высоко, ему надо молиться. Und ich habe für mich also entdeckt, dass der Pastor, der muss also geistlich sehr, sehr hoch sein, ja, und für andere zu beten. Даже если ты пастор. Auch wenn du ein Pastor bist, gerade da. Бог реагирует на веру. Пастор ты или ты только пришел к Богу, Бог движется там, где есть вера. Gott wirkt da, wo Glaube ist. Amen. Und unabhängig davon, ob du ein Pastor bist oder ob du also gerade so Gott empfangen hast. И очень важно уметь держать свой дух высоко. Und es ist sehr wichtig, also, auch also im Geist also hoch zu bleiben. Потому что мы верим в Бога, у которого высокий дух. Weil wir so an Gott glauben, der hoch ist. Amen. Amen. Когда ты приходишь в Божье помазание, твой дух реагирует, и ты становишься другим человеком. Wenn du zu Gott kommst und seine Herrlichkeit kommt, dann wirst du zu anderem Mensch. Du steigst höher. Amen. Все, что происходит на земле, это уже видимое. Невидимое определяет то, что происходит на земле. Alles, was auf der Erde geschieht, ist Sichtbare, aber Unsichtbare bestimmt, Amen. Was in Sichtbarem passiert. Amen. И у меня свидетельство, оно, к сожалению, связано с войной. Ich habe also aber ein Zeugnis, was auch also mit Krieg zu tun hat. Оно, может быть, не вписывается в концепцию сегодняшнего служения, и я доверился Богу, если Он позволит, я быстро расскажу. Vielleicht passt dieses Zeugnis nicht zu diesem Konzept, zu diesem Dienst, was heute ist. Aber also ich habe auf Gott gehört und werde auch so erzählen, wie Gott es mir gibt. Когда началась война, нам пришлось быстро выехать, потому что мы знали, что все пасторы нашей церкви, они и их семьи, и их дети приговорены к уничтожению. Als Krieg in der Ukraine begann, wussten wir schon, dass wir als Pastoren und unsere Familien auf Todeslisten stehen und werden von Wacht vernichtet. И потом Бог создал возможность мне забрать моих братьев и сестер. Я молился о них, и я понимал, что мои люди в Украине, они в опасности. Und Gott hat übernatürlich mir die Möglichkeit gegeben, Menschen aus der Ukraine zu erretten. И так получилось, что Бог создал условия, когда я мог возвращаться в Украину за своими людьми. Und hat das so geschaffen, dass ich also nach Ukraine zurück konnte, Menschen dort zu erretten. Война уже была в разгаре, и каждая поездка это был билет в один конец. Und Krieg war schon also sehr stark in Gange und jede so Reise war so dann auch dann One-Way-Ticket. И моя жена молилась, многие люди за меня молились, чтобы я мог вывозить людей из Украины. Und meine Frau hat für mich gebetet, auch viele andere Menschen haben für uns gebetet, dass wir Menschen aus der Ukraine retten konnten und ausführen konnten. Из Румынии я вез медикаменты, продукты, одежду. Aus Rumänien habe ich also humanitäre Hilfe, Medikamente, Lebensmittel nach Ukraine gebracht. А обратно я забирал людей. Und zurück habe ich immer Menschen also mitgenommen, zu evakuieren. И была ситуация, ну, было много ситуаций, когда я думал, что я не вернусь. Но Бог сделал конкретное чудо в одной ситуации, когда мне пришлось проехать по минному полю, а я даже не знал. Gott hat so viele Situationen durch uns, durch so viele Situationen durchgeführt und hat so viel getan. Und einmal fuhr ich durch die Minenfeld und wusste gar nicht, dass diese Straße überhaupt vermint ist und nichts explodierte. И солдаты на меня смотрели, не могли понять, как это. Und alle Menschen haben mich angeguckt und wollten gar nicht verstehen und glauben, wie das überhaupt möglich ist. Я думаю, что они побежали потом по моим следам, поставили новые мины. Und die Soldaten, die das miniert haben, die russischen Soldaten, die waren total überrascht, dass diese Minen nicht funktionierten und haben wahrscheinlich da die neuen Minen dann eingesetzt. Мы зацепили минное поле, но была очень критическая ситуация. Город Николаев – это полуостров, он с трех сторон окружен водой. Es war sehr kritische Situation in Nikolaev. Es ist ein Stadt, Halbinsel. И каждый раз, когда ты въезжаешь в него, ты не уверен, что ты оттуда сможешь выйти. Jedes Mal, wenn du in Nikolaev reinfährst, weißt du gar nicht, ob du überhaupt rauskommst. Все мосты заминированы, и они разводятся. Weil alle Brücken sind ja auch dann miniert und die sind dann auch, die werden dann auseinander, so dann auch dann gebracht. И когда ты едешь в Николаев, ты понимаешь, что ты едешь из безопасного места в самое опасное место на земле. Und wenn du dann auch dann in Nikolaev reinfährst, dann verstehst du, dass du also aus sicherem Ort sich dann auch dann in die Kriegsort, in sehr, sehr gefährliches Ort begibst. И я вспоминаю место Писания, когда говорится, что Иисус оставил славу неба и родился на земле, Он пришел за нами. Und ich habe mich an das Wort Gottes erinnert, wo Jesus Herrlichkeit zurückgelassen hat und ist also auf diese Erde so geboren und er hat seine Herrlichkeit hinter sich gelassen, ja, genau. Und wurde geboren auf dieser Erde. Und das war so ähnlich, ja. Это великое приобретение иметь тот же самый дух, какой у Иисуса. Und das ist ja sehr, sehr große so Gnade, denselben Geist wie Jesus zu haben. Моя жена очень хороший молитвенник, молитвенница. Meine Frau ist sehr, sehr, sehr gute Beterin. И когда я уже выезжал обратно с людьми из города, und als ich schon also Menschen in meinem Auto hatte und Stadt verlassen wollte, все молились, чтобы мост был сведен. Und alle haben also gebetet, dass die Brücke so zu ist. Чтобы не было пробки и мы могли свободно проехать. Dass es keinen Stau gibt und dass wir so frei einfach durchfahren können. И я увидел это чудо, мост был свободен, и я мог проехать. Und ich habe dieses Wunder gesehen, dass das so Brücke einfach völlig frei war und wir konnten durchfahren. И я формировал колонну. И мы ехали колонной. Und wir sind als Kolonne dann auch dann aus mehreren Fahrzeugen dann auch dann durchgefahren. Моя машина была полная. Und mein Auto minivan. War voll. Mit Menschen. И вдруг звонит мой лидер прославления. Und da ruft plötzlich also den Lobpreisleiter an. И он говорит: «Пастор, спаси меня, забери нас, мы хотим выехать с тобой». Und er sagte auch: «Pastor, rette uns, wir wollen mit euch also Stadt verlassen». И я вижу уже свободный мост, я могу проехать. Und ich sehe schon die freie Brücke, ich kann durchfahren. Но мне пришлось возвращаться. Aber ich kam, also ich drehte dann zurück. В городе уже шел сильный обстрел. Und das war Beschuss in der Stadt war sehr, sehr stark. Also erst praktisch Zeit. vor der ja. Brücke wieder umgedreht, Brücke um nochmal zurückzufahren und die Leute zu holen. Ja, wo dann auch der Stadt schon unter Beschuss stand. Они молились. Aber sie haben gebetet. Мне было трудно принимать это решение. Das war so sehr schwer, diese Entscheidung zu treffen. Потому что у меня в машине было еще 8 человек. Weil ich hatte in meinem Auto außer mir noch 8 Menschen. И от моего решения зависела также их жизнь. Und von meiner Entscheidung hing ja auch ihr Leben ab. Но из невидимого происходит видимое. Aber aus Unsichtbaren kommt ja Sichtbare. Amen. Поэтому я чувствовал внутри, что мы проедем. Und ich habe es einfach innerlich gespürt, dass wir durchfahren. Мне было страшно. Ich hatte Angst. Мне не хотелось возвращаться. Ich wollte nicht zurückdrehen. Я сказал своей колонне: «Переезжайте мост и ждите нас на той стороне, мы вернемся». Und ich habe den anderen gesagt: «Fahrt einfach durch und wartet also hinter der Brücke auf uns». Обстрел приближался к нашему району, была тревога по городу. Und das war Alarm in der Stadt und Beschuss kam immer näher. И мы приехали туда, где жила семья в центре города. Und wir kamen da an, also in der Mitte der Stadt, wo diese Familie lebte. И мы быстро схватили все вещи и всех людей. Я закинул в машину. У меня в машине было, по-моему, 16 человек плюс две собаки и кошка. Und sie haben alle einfach Menschen ins Auto reingepresst, auch also zwei Hunde und Katzen waren auch mit dabei. И мы все вместе поехали на выезд, и я молился, и мои молитвенники молились, моя жена молилась, чтобы мост был опять свободный. Und wir haben mit allen 16 Menschen sind einfach dann gefahren. 16 Menschen in einem Auto. Und auch die Frau und alle anderen, die haben gebetet, also dass sie da auch so, dass sie da ankommen und die Brücke war einfach frei. И представьте себе, мост снова был свободный. Und die Brücke war wieder frei. Мы проехали. Аллилуйя, wir konnten durchfahren. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Komm, lass uns noch mal alle zusammen aufstehen. Lass uns gerade jetzt einfach auch für die Ukraine weiterbeten. Und lass uns euch beten, dass noch viele solche Wunder passieren. Auch sind noch so viele Menschen dort, die unter Beschuss leiden. Neue Offensiven stehen bevor, auch im Osten und so weiter. Lass uns wirklich beten, dass die Engel Gottes wirklich die Menschen dort bewahren und beschützen. Vater, wir danken dir, Herr, dass deine Wunderkraft dieselbe ist, Herr, in unseren Körpern, Herr, dieselbe ist, Herr, in unseren Finanzen, Herr, dieselbe ist, Herr, auch in diesen Gebieten, Herr, des Krieges, Herr, Herr, da, wo sie unter Beschuss leiden, Herr, da, wo sie unter Angst leiden, Herr, da, wo sie bedroht sind, Herr. Und Vater, wir beten wirklich um den Schutz deines Blutes, Herr, Herr, um die ganzen Christen, auch in besonderer Weise, Herr, um die Pastoren, Herr, um die Menschen einfach in der Ukraine herum, Herr. Herr, wir beten um deinen übernatürlichen Schutz, Vater, Herr. Wir beten um Wunder, Herr, die du tust, Wunder der Herausführung, Wunder der Bewahrung, Herr, dass Minen nicht explodieren, dass Raketen nicht explodieren, dass Flugzeuge nicht treffen, Herr, in dem Namen Jesu Christi, Herr, dass die Geschosse zurückgehalten sind, Herr, in Jesu Namen, Herr. Wir setzen frei, Herr, deine Wunderkraft, Herr, über der Ukraine, Herr, in dem Namen Jesus, über den Menschen, Herr. Wir danken dir, Heiliger Geist, für dein Wirken, auch ganz besonders, Herr. Herr, für die Christen dort, Herr, gerade auch die auf den Todeslisten der russischen Armee stehen, Herr, Herr, weil sie von der orthodoxen Kirche verfolgt werden, Herr, in dem Namen Jesus, Herr, wir setzen frei, Herr, Herr, dass sie beschützt und bewahrt sind, Herr, dass sie nicht gesehen werden, Herr, von den Feinden, in dem Namen von Jesus, Herr. Danke, Heiliger Geist, Herr, danke, Herr, für eine Glocke der Wunder und des übernatürlichen Wirkens, Herr, über der Ukraine, Herr, in dem Namen von Jesus, Herr. Halleluja, Herr, wir vertrauen dir dafür, Vater, in Jesu Namen, Herr. Und wir beten, Herr, jetzt auch für die ganze Familie, Herr, von Pastor Slava, Herr. Wir beten, Herr, dass du sie führst und leitest, auch jetzt, wo sie hier im Westen angekommen sind, Vater, beten wir, Herr, dass du sie führst und leitest, Herr, auch für ihren Dienst, Herr. Und wir beten, Herr, dass du sie segnest. Komm dir einfach vom pastoralen Team noch dazu, komm, wir wollen sie einfach alle zusammen segnen, in Jesu Namen. Danke, Heiliger Geist, Herr, dass du sie mit deiner Liebe jetzt, Herr, berührst, Herr, segnest und erfüllst, Herr, in dem Namen Jesus, dass du sie führst und leitest, Herr, für alles, was du hier durch sie geplant hast, Herr, in dem Namen Jesus, dass du sie mit deiner Kraft füllst, Herr, dass du jedes Trauma, jede Verletzung, Herr, jeden Schock, Herr, jeden Schmerz, Herr, aus ihrem Herzen rausnimmst, Herr, in dem Namen Jesus, und dass du sie ganz neu aktivierst, Herr, in dem Dienst, zu dem du sie berufen hast, Herr, in dem Namen von Jesus, Herr. Danke, Heiliger Geist, Herr, danke für deinen Segen, Herr, in dem Namen Jesus, Herr. Halleluja, Halleluja. Vater, wir preisen dich, Herr, wir danken dir, Herr, von ganzem Herzen, in Jesu Namen, Herr. Korabasi karara labashi karara rara rara. Orabasi karara labashi karara rara rara. Orabasi karara labashi karara rara rara. Orabasi karara labashi karara rara rara. Für die Ukraine, aber auch für andere Länder. Ja, Amen. Im Namen Jesus, Herr, wir danken dir, Jesus. Vater. In Jesu Namen, wir segnen sie, Vater, danke, mit der Herrlichkeit Jesus. Gottes, mit dem danke, Schutz Jesus. Gottes. Wir sagen, ihm danke, wird kein Jesus. Haar gekrümmt werden. Halleluja. Und auch ihrer Gemeinde nicht. In Jesu Namen. Danke, Halleluja. Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, ich Jesus. Ich sehe eine weiße Taube über euch fliegen. Und es ist der Heilige Geist, der euch leitet und führt. Aber es ist auch eine Friedenstaube. Jeder Tag schon Gruppe Malitvene. Ich setze das frei, dass diese Friedenstaube in euch wirkt und ihr von hier aus dem Frieden dient, dem Frieden in der Ukraine, dem Frieden in Russland und dem Frieden in der ganzen Welt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Gottes Liebe ist da und er berührt euch mit seiner Liebe mächtig und ihr werdet seine Liebe und ihr werdet seine Liebe diesen verletzten Menschen, Menschen, die Traumata in der Seele haben, ihr werdet seine Liebe diesen Menschen bringen und sie werden heil werden, genauso wie Gott euch heil macht und jeden Schmerz heilt und alles auslöscht, was ihr an Schlimmem erlebt habt. Jesu Namen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und ich sehe so einfach im Geist, wie er wirklich die versprengten, wie es heißt in einer Stelle im Wort, ich werde die versprengten Kinder Israels sammeln. Ich werde die versprengten, also die auseinandergetriebenen Kinder Israels sammeln. Und ich glaube, dass er euch jetzt in dieser Zeit gebrauchen wird. Ja, in Deutschland, in der Schweiz, aber auch in anderen Ländern Europas, wirklich die versprengten Kinder Gottes, die zu sammeln, auch insbesondere aus der Ukraine jetzt in dieser Zeit. Und er wird euch gebrauchen. Und weil ihr im Kleinen treu seid, wird er euch über vieles setzen. Und ihr werdet sehen, durch diese ganze Situation hindurch, so schmerzhaft sie auch ist, aber eure Möglichkeiten werden sich erweitern. Ihr werdet auf eine neue Stufe gestellt werden und euer Dienst wird am Ende wird euer Dienst auf einer neuen Stufe sein und es werden mehr Menschen sein als je zuvor, denen ihr dienen werdet, weil ihr seid im Kleinen treu gewesen und deswegen wird er euch über vieles setzen und mitten durch, ich kann es spüren, durch das Trauma des Krieges hindurch wird er diese neue Stufe in eurem Dienst freisetzen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und da ist Erweiterung. Da ist Erweiterung. Da ist Erweiterung. Jetzt sieht es anders aus. Jetzt sieht es ganz anders aus. Jetzt sieht es entgegengesetzt aus. Aber er sagt, da ist Erweiterung. Da ist Multiplikation. Ich stelle eure Füße auf weites Land. Ich erweitere eure Zeltpflöcke. Ich erweitere eure Möglichkeiten. Ich erweitere das Land, über das ich euch setze. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Jesus. Oh. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh, wir lieben euch. Wir lieben euch. Wir lieben euch. Ihr gehört zu uns. Ihr seid ein Teil der Familie. Ihr seid ein Teil der Familie von Glory Life. Das spüren wir. Spürt ihr das? Sie sind ein Teil unserer Familie. Weißt du, es spielt überhaupt keine Rolle. Deutsche, Ukrainer, Russen oder was auch immer. Die Familie Gottes. Wir sind Himmelsbürger. Wir sind Himmelsbürger. Und wir sind Teil derselben Familie. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Lass uns Jesus die Ehre geben. Halleluja. Danke, Jesus, für dein Wirken, Herr. Danke, Jesus, Herr. Danke, Jesus. Wir preisen dich. Halleluja. Komm, lass uns nochmal aufstehen zum Schluss alle zusammen. Weil vielleicht bist du heute Morgen hier und weißt du, du hast das alles erlebt jetzt hier in diesem Gottesdienst. Du hast die Wunder gesehen, die Gott tut. Du hast gehört die Zeugnisse. Du hast gehört, was Gott mitten sogar im Kriegsgebiet tut, Herr. Herr, du bist berührt von dem, was du siehst, was Gott einfach in den Herzen tut, wenn Menschen wirklich Jesus dienen. Aber vielleicht ist es so, dass in deinem eigenen Herzen ist es noch so, dass du dich wie fern von Gott fühlst, dass du dich wie getrennt von ihm fühlst, dass du weißt, da ist etwas, was mich einfach noch zurückhält, wirklich ihm mein ganzes Leben zu geben, mich ihm vollständig hinzugeben. Da ist etwas, was ich vielleicht noch nicht losgelassen habe in meinem Leben. Da ist vielleicht noch eine Sünde, die mich noch trennt von Gott. Da ist vielleicht noch etwas einfach in meinem Herzen, was einfach zwischen mir und Gott steht. Aber heute, am Ende dieses Gottesdienstes, möchte ich nicht nach Hause gehen, ohne das nicht vollständig losgelassen zu haben, ohne nicht mein Leben vollständig diesem wunderbaren Jesus, der so gut ist und der seine Kinder beschützt und bewahrt, der seine Kinder heilt, weil er sie liebt, der Wunder tut, heute derselbe ist, gestern, heute und in in alle Ewigkeit. Und du möchtest heute wirklich ganze Sache mit ihm machen. Da war wie noch Zurückhaltung, du warst wie noch geteilten Herzens. Aber heute möchtest du ganze Sache mit ihm machen. Dann sage ich jetzt im Namen Jesus, komm zu ihm. Wer zu ihm kommt, sagt Jesus, den werde ich nicht hinausstoßen. Und ich sage dir heute dieses Wort, das Jesus auch zu Petrus gesagt hat, komm, komm. Und ich möchte dich einfach einladen, ich möchte es einfach ganz radikal machen heute Morgen, wenn du sagst, jawohl, ich möchte einfach heute vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt ganze Sache machen mit Jesus, dann komm einfach ohne weitere Umschweife, komm einfach hier zu mir nach vorne und wir wollen zusammen beten und wollen wirklich das festmachen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt und ich möchte für dich beten und mit dir beten und möchte die Kraft Gottes in deinem Leben freisetzen, so dass wirklich sein Feuer, seine Liebe durch dich fließt und dass alles, was dich noch irgendwie getrennt hat von ihm, dass es dich verlässt heute Morgen in Jesu Namen. Ich sage einfach, komm, komm einfach jetzt, komm einfach aus den Reihen raus. Jeder, der das einfach spürt, der einfach diesen Ruf spürt, einfach jetzt wirklich ganze Sache zu machen mit Jesus, wirklich alles, was noch zwischen dir und ihm steht, wegzutun, zu bereinigen. Komm einfach ganz schnell nach vorne, ja, komm, komm, komm einfach nach vorne, ja, Halleluja, komm, Halleluja, komm, komm nach vorne. Ja, jeder Einzelne, der das spürt, einfach komm nach vorne, komm einfach, komm ruhig, trau dich, keine Angst, Halleluja, komm einfach nach vorne, komm nur her, ich beiß nicht, Halleluja. Wer zu ihm kommt, den wird er nicht hinausstoßen. Halleluja. Komm. Komm einfach hier nach vorne. Komm einfach hier nach vorne. Jeder, der das einfach möchte, jeder, der das in seinem Herzen spürt, komm einfach nach vorne. Halleluja. Gottes Geist ist hier. Herzlich willkommen. Gottes Geist ist hier. Herzlich willkommen. Gottes Geist ist hier. Komm einfach dazu. Komm nach vorne. Gott ruft dir einfach gerade jetzt. Herzlich. Gebt mir ihn mal allen einen kräftigen Applaus. Halleluja. Wir können das Pult ein bisschen zur Seite tun. Tut es einfach da nach hinten. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, jeder, der das spürt, einfach in seinem Herzen ist, sie kommen immer noch, sie kommen immer noch. Gebt mir ihnen noch mal einen Applaus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Das ist dieser Ruf Gottes. Das ist dieser Ruf der Liebe. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Halleluja. Halleluja. Das ist dieser Ruf Gottes, ganze Sache zu machen mit ihm. Weil Jesus liebt uns so sehr. Und er möchte, dass wir seine Kinder sind und dass nichts und niemand uns mehr trennen kann von seiner Liebe. Ist noch jemand da? Komm einfach, komm ruhig, trau dich. Ja? Ich weiß nicht. Vorher habe ich den Geist der Angst rausgeschmissen. Jetzt stell dich drauf, du bist frei. In Jesu Namen. Halleluja. Ist noch jemand da, der noch mit dazu kommen möchte? Ist noch jemand da? Herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch hier. Herzlich willkommen. Hi. You speak English? Yes. Oh, okay, great. Awesome. Where do you come from? Which country? From New York. Well, welcome. What's your name? Chris. Chris, great. Awesome. Halleluja. Do you speak German too? Nein. Okay. So, we need somebody who translates into English. Kann jemand kommen, der in Englisch für ihn übersetzt? Jetzt auch das Gebet. Kann jemand da dazukommen? Can somebody come? Okay, Dieter. Halleluja. Okay, so he'll translate for you. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Wir wollen, oh, ich kann es so stark spüren. Streckt einfach mal alle eure Hände aus, die ihr im Raum seid. Ihr vorne, ihr könnt einfach empfangen. Und wir wollen einfach zusammen ein Gebet sprechen und wollen einfach Jesus unser Leben geben und sagen, Jesus, wir machen ganze Sache mit dir heute Morgen. Ich bete einfach das laut vor und du sprichst mir es einfach laut nach. Sag einfach, Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist, dass du für mich gelitten hast, dass du für mich durch das Kreuz durchgegangen bist, damit ich frei sein kann, damit ich Leben haben kann, damit ich Vergebung haben kann und damit ich in ungetrübter Beziehung leben kann zu meinem Vater im Himmel. Zu dir, Gott, und zu dir, Jesus. Herr, vergib mir alles, was ich falsch gemacht habe. Vergib mir, wo ich ohne dich gelebt habe. Vergib mir jede Schuld und Sünde. Alles, was gegen dich gegangen ist. Ich lasse es jetzt los. Ich gebe es dir. Und ich nehme dein Blut in Anspruch, das mich jetzt reinigt und meine Beziehung zu dir vollkommen wiederherstellt. Gerade jetzt, in dem Namen von Jesus. Und Heiliger Geist, komm gerade jetzt, füll mich mit dem Leben Gottes. Füll mich mit Jesus Christus. Mach mich zu einer neuen Schöpfung. Gerade jetzt. Danke, dass es jetzt geschieht. Aufgrund meines Bekenntnisses vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. In Jesu Namen. Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für jeden einzelnen dieser Kostbaren hier vorne. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt dieses Gebet, das sie gebetet haben, bestätigst durch dein Wort, Herr. Herr, und dass du mit dem göttlichen Leben sie jetzt erfüllst, Herr, und dass alles, was sie irgendwie von dir getrennt hat, jetzt abfällt in Jesu Namen. Jetzt in Jesu Namen. Und ich sage, sei frei und sei los. In dem Namen Jesus, frei von jeder Bedrückung, frei von jedem Trauma, frei von jeder Angst, frei in dem Namen Jesus, dass sie aufrecht in deiner Herrlichkeit stehen kann, frisch und mit Jubel, in Jesu Namen, komm Heiliger Geist, komm Heiliger Geist. Füll sie mit diesem Leben, füll sie mit deiner Herrlichkeit, füll sie mit deiner Liebe, Herr. In dem Namen Jesus, gerade jetzt, Herr, lass sie deine Nähe und deine Liebe erfahren wie nie zuvor, Herr. Oh, Halleluja, lass sie bei dir sein in deiner Herrlichkeit. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du sagst, ihr müsst von neuem geboren werden, Herr. Danke, Herr, dass du es nicht nur sagst, sondern dass du es bewirkst, wenn wir dich einladen, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, wer zu dir kommt, den wirst du nicht hinausstoßen, Herr. Sondern ich danke dir, Herr, dass ihr Leben von heute an nicht mehr das gleiche sein wird, Herr. Das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. In dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr. Danke für dein neues Leben, Herr. Danke, dass du neues Leben hervorbringst, Herr. Danke, Herr, dass du durch den Schmerz hindurch neues Leben hervorbringst. Danke, dass du auferstanden bist. Du hast den Schmerz hinter dir gelassen und du bist auferstanden und du hast den Sieg errungen, Herr. Damit kann Neues entstehen, Neues wachsen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Herr, deine vollkommene Liebe vertreibt jede Furcht, vertreibt jede Angst, Herr. Danke, Herr, dass du sie füllst mit deiner vollkommenen Liebe gerade jetzt, Herr. In dem Namen von Jesus. Wir preisen dich, Herr, wir loben dich, Herr. Wir lieben dich, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Halleluja. Halleluja. Ganz egal, was dich gebunden hat in der Vergangenheit, jetzt kommt vollkommene Freiheit. In Jesu Namen. Die Ketten fallen ab. Ja, auch das, wo du denkst, es gehört schon zu mir, das ist schon ein Teil meiner Persönlichkeit. Er sagt, nein, ich mache dich frei, weil ich bin der Sohn und wer mich aufnimmt, den mache ich wirklich frei. Halleluja. Und so sage ich über dir, Freiheit, die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Erfülle ihn, Heiliger Geist, mit deiner Kraft, Herr. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Thank you, Father, for your new life. Thank you. That you come down from heaven right now, Holy Spirit, and that as he has invited you, Lord, you fill him right now with your glory. You come and live in him. You come and live in him and from without him. In the name of Jesus, thank you for the new life. The old has passed away. Behold, everything has become anew. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Oh, we worship you. Halleluja. Oh, wir beten dich an. Komm, bete einfach mal Jesus an. Sag einfach mal, danke, Jesus, du bist so wunderbar. Das ist so eine wunderbare Gegenwart hier. Das ist so eine wunderbare Präsenz von ihm hier. Halleluja. Halleluja. Und ihr alle, die ihr nach vorne gekommen seid, ich kann jetzt nicht weiter für euch beten, weil wir den Gottesdienst da zu Ende machen müssen. Aber hinter euch und neben euch stehen ganz liebe Freunde von mir, die einfach noch bereit sind, auch mit euch weiter zu beten. Die wollen euch auch noch was Kleines schenken. Die haben ein kleines Geschenk dabei. Und wenn ihr einfach wollt, dann geht einfach mit ihnen noch in das Café rüber. Könnt ihr noch sprechen und einfach auch noch persönliches Gebet empfangen. Könnt Kontakt aufnehmen. Und wie gesagt, bekommt das Geschenk auch von ihnen. Deswegen einfach dreht euch einfach mal um. Wer hinter euch steht hier, da steht die Erika zum Beispiel hinter dir. Da steht die Doris. Halleluja. Da hier hinter dir steht der Bernd. Halleluja. Und ihr könnt einfach mit ihnen noch rüber in den Kaffeebereich gehen. Da ist noch Platz. Und da könnt ihr einfach noch beten und sprechen. Und nachher, wenn ich rüberkomme, können wir auch noch sprechen. Aber genau, ihr könnt, genau. Halleluja. Gebt mir immer einen kräftigen Applaus. Halleluja. Preis den Herrn. Genau. Geht einfach da rüber. Während wir hier den Gottesdienst dann gleich beenden, folgt ihnen einfach. Da braucht es noch einen Mentor. Am besten noch einen männlichen Mentor. Gibt es noch einen Mentor? Ein männlicher Mentor noch. Halleluja. Danke, Jesus. Kann jemand da noch hingehen? Der geht. Genau, wir brauchen noch einen möglichst männlichen. Es kann auch eine Frau sein, ist egal. Aber einfach noch einen Mentor. Für ihn, oder? Okay, du, alles klar. Super. Halleluja. Preist den Herrn. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gott ist gut. Amen. Halleluja. So wunderbar. So mächtig. Gott ist so. Es ist überbieten und verstehen. Halleluja. So viele Menschen, die einfach wirklich Jesus empfangen. Halleluja. Das ist das größte Wunder. Amen. Komm, geben wir mal Jesus noch mal einen kräftigen Applaus. Das ist das größte Wunder überhaupt. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Und dann denk dran, wenn du irgendein anderes Wunder, sonst irgendwas erlebt hast, auch übrigens, wenn du über Livestream zuschaust und du hast gerade jetzt dein Leben Jesus gegeben, dann schreib uns einfach auch das Zeugnis an wunder@glorylife.de. Lass uns einfach wissen, was Gott getan hat und teil einfach mit und dann können wir dir einfach auch das Geschenk schicken, das wir haben für jeden, der sich zum ersten Mal einfach, der zum ersten Mal diese Entscheidung trifft. Also wend dich einfach an wunder@glorylife.de. Auch für alle deine anderen Wunderberichte, schick sie einfach uns. Wir wollen jetzt noch die Sammlung segnen. Stimmt, das haben wir noch völlig vergessen. Wir wollen es ja freisetzen. 30-fach, 60-fach und 100-fach. Amen. Streck deine Hand aus. Sag mal 30-fach, 60-fach, 100-fach. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Ja, geben wir Jesus die Ehre. Halleluja. Jetzt segnen wir noch die Tücher und damit die Menschen, die nicht hier sein können. Und Vater, wir beten, Herr, dass jeder Einzelne, Herr, dieser Personen, Herr, auf die diese Tücher nachher gelegt werden, Herr, dass sie deine Wunderkraft erfahren, Herr, dass jeder Einzelne wirklich geheilt wird, befreit wird, Herr. Danke, Herr, dass ich sehe irgendwie wie ein Kind, das aus dem Koma aufwacht. In Jesu Namen. Halleluja. Wir werden davon hören. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater, dass Zeichen und Wunder geschehen, dass Krebs verschwindet, Herr. Herr, dass Schmerzen verschwinden, dass Beschwerden verschwinden, Herr. Corona verschwindet, Herr, in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Herr. Infekte verschwinden. Danke, Jesus. Halleluja. Menschen auch mit psychischen Störungen, Herr. Danke, Herr, dass sie deine Heilungs- und Wunderkraft erfahren, auch wenn ihnen diese Tücher aufgelegt werden, Herr. Im Namen Jesu. In der Psychiatrie, im Krankenhaus, Herr, auf dem Krankenbett, zu Hause, wo auch immer, unter dem Kopfkissen, auf dem Kopfkissen, in Jesu Namen. Amen, Herr. Wir setzen es frei, Herr. Halleluja. Amen. Amen. Die Tücher kannst du am Büchertisch kannst du die bekommen. Oder nein, am CD-Tisch. Genau, kannst du mitnehmen und dann kannst du sie Kranken auflegen. Ich möchte zum Schluss noch mal kurz, bevor der Christian kommt mit den Ansagen, möchte ich noch darauf hinweisen, auf zwei Neuerscheinungen, die wir immer noch anbieten am Büchertisch. Und zwar zum ersten Mal ein neues Buch, 50 Herrlichkeitslebenslektionen. Das kann ich dir wirklich empfehlen, um dauerhaft wirklich in diesem Leben, in der Herrlichkeit zu leben. Weil wie viele von euch wissen, dass es wichtig ist, nicht nur in einem Gottesdienst die Kraft Gottes zu empfangen, sondern dauerhaft wirklich in göttlicher Gesundheit, in der Herrlichkeit, in der Freiheit, in den Wundern Gottes zu leben. Amen. Wie von euch wissen, dass das wichtig ist? Wer von euch hat dieses Buch noch nicht? Du hörst heute das erste Mal von diesem Buch, dass es dieses Buch gibt. Und du hast es noch nicht, aber du möchtest es unbedingt lesen. Ihr, okay, also euch schenke ich es. Halleluja. Seid ihr zum ersten Mal da heute? Also, dann gibt es gleich ein Geschenk. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Das Zweite, was es auch relativ neu gibt, ist ein MP3-Set von mir zu dem Thema Mach deine Berufung fest. Ja, das sind wirklich so Nuggets, fünf Nuggets sozusagen, wie du wirklich in dieser Zeit, auch wo alles Mögliche drunter und drüber geht in der Welt, aber wie du feststehen kannst, wie du deine Berufung festmachen kannst, wie du deine Vision ergreifen kannst. Eine Einheit heißt zum Beispiel Entdecke deine Vision, eine andere heißt Berufen zur übernatürlichen Sohnschaft. Ja. Also wie du einfach wirklich in dieser Zeit als heißer Sohn der Herrlichkeit leben kannst. Wer von euch hat noch nicht von diesem MP3-Album gehört, aber möchte es gerne unbedingt sehen? Okay, da hören, du hast dich zuerst gemeldet, hol es dir ab. Halleluja. Fang. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Also für alle anderen, es gibt es hinten am Büchertisch, schau es dir an, und viele weitere Bücher, CDs, MP3s natürlich am Büchertisch. CDs auch von der Irina mit Lobpreismusik kannst du am Büchertisch bekommen. Also nimm dir mit, was du kriegen kannst. Halleluja. Aber bezahl's auch. Ja, okay, nur. Also ihr, die es jetzt geschenkt bekommen habt, ihr müsst natürlich nicht bezahlen, nicht, dass ihr denkt. Aber die anderen hinten am Büchertisch, ja. Okay, gut. Das Heilungsteam ist jetzt im Anschluss an den Gottesdienst noch bereit, hier vorne die Hände aufzulegen, gemäß Markus 16. Wenn du also sagst, okay, da gibt es noch etwas, wo ich wirklich einfach glaube, wenn mir da heute die Person, so wie ich es selber geschildert habe mit meinem Reinsdarm-Syndrom, wenn du einfach sagst, ja, die Person, wenn mir die heute hier die Hände noch auflegt, dann weiß ich, dass ich von diesem Syndrom, Problem, was auch immer es ist, geheilt bin. Das ist für mich der Kontaktpunkt, dann komm einfach nach vorne, mach den Kontaktpunkt und geh geheilt nach Hause in Jesu Namen. Wenn du über Livestream zuschaust, dann hast du auch die Möglichkeit, den Kontaktpunkt zu machen, allerdings nicht live hier vor Ort natürlich, sondern über Telefon. Die Nummer wird eingeblendet, jetzt die restlichen Minuten bis zum Schlusssegen, und dann kannst du nach dem Schlusssegen anrufen unter dieser Nummer, die eingeblendet wird, 07158175810, und dann sind Leute am Telefon für dich bereit zu beten und dich freizusetzen. Wir haben schon so viele Wunder auch über die Telefon-Hotline erlebt. Eine Stunde lang nach Ende des Gottesdienstes. Heute ist der Gottesdienst ein bisschen länger als meistens, aber wie viele von euch wissen, dass wir außer Raum und Zeit sind? Halleluja, du wirst nichts verpasst haben, der Braten schmeckt immer noch, das Gemüse ist auch nicht kalt nachher, sondern du machst wieder warm. Halleluja, preis den Herrn. Also eine Stunde lang nach Ende des Gottesdienstes kannst du anrufen, also bis 2:45 heute. Jetzt kommt noch der Christian und gibt dir die Ansagen noch für die kommende Woche. Amen. Wie von euch finden es schlimm, dass der Gottesdienst länger gedauert hat heute als sonst? Wie von euch finden es gut, dass er länger gedauert hat? Ja, wenn Gott wirkt, dann merkt man gar nicht, wie die Zeit vergeht. Halleluja. So ist es. Christian, komm her, erzähl, was die nächste Woche dran ist. Genau, bevor es nächste Woche weitergeht, bitte alle Eltern, denkt dran, eure Kinder abzuholen, persönlich oben wieder mitnehmen. Genau, dann gibt es im Kaffee, im Anschluss gibt es Kaffee, Brezeln, süße Stückle. Genau, da dürfen wir noch Zeit der Gemeinschaft noch haben. Und das Ganze, ja, bis 15 Uhr hat das Kaffee noch offen. Circa 20 Minuten nach dem Gottesdienst trifft sich auch das Herrlichkeits- und Evangelisationsteam im Kaffee. Und auch jeder, der interessiert dabei ist, Menschen von Gott zu erzählen, also die Herrlichkeit, die wir heute erlebt haben, einfach weitergeben zu dürfen, dann einfach auch im Kaffee 20 Minuten nach Gottesdienstende einfach sich da anschließen. Genau. Am Dienstag Am 12.04. ab 19 Uhr sind wieder unsere Gloryhäuser an verschiedenen Orten. Die Liste findet ihr hinten oder auch im Internet. Einfach nachgucken in eurer Region, falls in eurer Region noch nichts sein sollte. Das Ganze, ein paar bieten das auch über Zoom an, also virtuell noch an. Das heißt, ihr könnt auf jeden Fall dabei sein auf der ganzen Welt, auch am Livestream, wenn ihr noch keins habt und in eurer Nähe gibt es keins. Einfach melden, da findet man auf jeden Fall was. Das ist immer super gut und auch da ist es ein toller Austausch und Gott wirkt da immer ziemlich, ziemlich gut. Ne? Genau. Donnerstag, 14.04. ab 19 Uhr ist wieder Gebet für frisches Wirken des Geistes in den Nationen mit mächtiger Erweckung und eine neue Ebene der Kraft und der Herrlichkeit in unserem Leben. Genau, seid möglichst auch da wieder live dabei. Wenn nicht, könnt ihr auch über Livestream dabei sein. Und ja, wir haben es wieder gehört, Gebet ist so wichtig. Gebet hat wirklich Kraft und ja, Gott ist einfach größer und wenn wir da Gottes Arm bewegen können, das ist einfach phänomenal, was wir da immer erleben dürfen. Das geht dann anschließend gleich danach ist 19.30 Uhr ist unsere Glory Live Schule mit übernatürliche Weltveränderer hier wieder im Zentrum und ja, einfach da auch live dabei sein, wenn möglich, weil da werden wir verändert, das Wort Gottes verändert uns, ne, der Geist verändert uns, was für uns unmöglich erscheint, für Gott ist nichts unmöglich, also auch da wieder. Das letzte Mal vor den Osterferien, also hier nochmal, ne, wenn ihr noch nicht dabei seid, einfach schnuppern, ihr dürft schnuppern, dreimal schnuppern und genau. Dann werdet ihr auf jeden Fall auch da wieder die Kraft erleben dürfen. Am Sonntag, den 17.04. um 10 Uhr ist unser Osterherrlichkeitsgottesdienst mit Abendmahl und anschließend ein Heilungsdienst hier im Zentrum. Auch da ladet eure Freunde, Bekannte ein. Es ist wieder parallel Kindergottesdienst von 3 bis 16 Jahren. Anmeldung 9.45 Uhr bis 10 Uhr. Oben wieder einfach, ja, da ist auch Zeit für unsere Kinder, die da im Kinderdienst dann sind. Und im Anschluss an den Gottesdienst gibt es noch ein gemeinsames warmes Mittagessen, inklusive Kaffee und Kuchen, genau gegen einen kleinen Unkostenbeitrag. Also das heißt, es ist sowohl für unser geistliches Wohl als auch für unseres leibliches Wohl voll gesorgt. Also wir kommen auf unsere Kosten. Und der Pastor, was du da verschenkt? Nee, du da nicht. Genau, dann gibt es noch Growing in Glory, unsere Fernsehshow mit Pastor Georg auf Supernatural Network auf ISN. Jeden Samstag von 9 Uhr bis 21 Uhr abends, also einfach mal reinklicken. Ist allerdings auf Englisch, aber ist super gut, also schaltet da auch mal rein. Alle sonstigen Termine im Infoblatt, im Aufbruch von März bis April, hinten am Welcome-Tisch, am Infoständer. Genau. Also, Herrlichkeit ist hier. Nehmt die Herrlichkeit wirklich mit. Es ist wunderbar, das anderen Menschen bringen zu dürfen. Halleluja. Jetzt kommt noch unser Pastor nochmal. Preis den Herrn. Und jetzt bist du dran, nämlich deinen Nachbarn zu segnen zum Schluss, weil jetzt kommt der Schlusssegen. Sag zu deinem Nachbarn, du bist gesegnet. Mit der Herrlichkeit Gottes. Dieselbe Herrlichkeit, die Jesus hat, die hat er dir gegeben. Du gehst in dieser Wolke der Wunder immer wieder hinein. Du bleibst da drin und du gibst die Wunder weiter. Wo immer du hingehst, heilst du die Kranken, treibst du Dämonen aus, gibst du die gute Nachricht weiter und Menschen werden errettet. Und das tust du nicht nur heute, sondern auch morgen und die ganze Woche und bis zur Entrückung. Und ich hoffe, dass wir uns vorher wiedersehen. In Jesu Namen, ihr seid gesegnet, habt den besten Sonntag, kommt gut nach Hause. Wie gesagt, das Heilungsteam ist noch bereit, hier zu beten, hier vorne über Livestream. Wir verabschieden uns von euch. Ihr könnt jetzt anrufen unter 07158175810. Eine Stunde lang bis 3:15 sind Leute bereit, für euch zu beten, mit Heilung euch zu dienen. In Jesu Namen, den besten Sonntag, bis bald. Amen.